Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da mit einer wunderbaren Mischung aus Unterhaltungsshow und Wetteinsätzen unserer prominenten Gäste. Wetten, was? Leute, heute live aus dem Palast der Republik in Berlin. Und wir sind auch zum Tag der Oktoberrevolution. Applaus, Applaus, Applaus. Juchhei, Kulturmarxisten aller Länder, vereinigt euch. Berlin in Klammern Alpha Centauri. Ist schon wieder eine Woche rum. Am großen Quecksilbersee. Ja, die Blätter werden langsam immer dichter an den Bäumen. Wunderschöne Farben im Liegen mir zu Corona-Monat Füßen. November. Darf man eigentlich noch Schmeckt Nostalgie. Indian Summer sagen? Habe ich letztens mit einem Kollegen mit drüber diskutiert. Oder heißt das jetzt Native American Summer? Das, wenn die Blätter gelb werden oder was? Oder rot werden Rot. oder? Vor allem in Neuengland. Wunderschön. Ja. Ja, in den bewaldeten Staaten. Wunderschön. Aber halt rassistisch, wissen wir ja. Wandern gehen in der Gegend geht auch nicht wegen rassistisch. Ganz Ach, ist schlimm. das rassistisch, weil die Blätter sich rot färben wegen Rothaut? Oder warum ist Kann das sein, problematisch? dass das, Wahrscheinlich, das. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck von der Rotfärbung der Blätter kommt oder wie auch immer, aber. Wahrscheinlich. In Australien geben sie den Aborigines das Land zurück. Ne? Das heißt, unter anderem für die Goldschürfer, die sind im Fernsehen immer zeigen, dass sie da nicht mehr da Gold schürfen dürfen oder Rubine oder was sie da gesucht haben. Opale, glaube ich. Okay. Einfach die, Kuba Pidi muss zumachen, oder was? Und die, ja, so ungefähr genau. Also der unter anderem. Und die machen das aber nicht. Die Aborigines werden das voraussichtlich nicht irgendwie erbernten oder so. Ne? Die wollen ja mehr so im Einklang leben. Im Einklang mit der Wüste. Mit der Wüste. Die bauen einfach ein Casino drauf, sagen wir doch, wie es ist. Wahrscheinlich. Es lohnt sich eh noch Wer mehr. will denn jetzt noch nach Australien? Nachdem die da so ein bisschen ihre komische Fratze gezeigt haben, Ja, gute natürlich. Frage, ey. Ja. Hätte da keine Lust drauf. Ich auch nicht. Ist ja recht unterschiedlich, je nachdem, wo man ist in Australien, ne? Naja, wahrscheinlich schon, klar. So eine Strafkolonie. Heute merkt man es wieder. Das hier ist nichts anderes als ein Strafplanet. Hat Prison man immer Planet. gesagt. Ja, Alex Jones heißt grüßen, ne? Sicher. Nee, Was gehört Dr. dazu? Axel Stoll. Zum Strafplanet gehört Überwachung, ne? Ja, also dass man vielleicht zum Beispiel einfach anlasslos alle Online-Kommunikation überwacht mit einer sagenumwobenen KI. Oh Auch genannt ja! Wortfilter oder was? Der nächste Schritt zum Minority Report. Also, akademische Experten zerlegen Überwachungspläne der EU, die Europäischen Union. Ja, es geht im Endeffekt um den Chatfilter. Ja, das ist ein Upload-Filter. Es gibt verschiedene Namen dafür. Es geht im Endeffekt darum, dass vor einem Upload auf dem System, von dem abgeloadet wird, auf dem Computer, auf dem Handy, das Bild gescannt wird, auf dem System, mit einer Online-Datenbank abgeglichen werden soll und dann entweder zum Upload zugelassen wird oder zum Upload nicht zugelassen wird. Das ist ein sehr starker Eingriff auf die Geräte der Benutzer, weil im Wird von der Endeffekt. KI entschieden oder was? Moment mal, Moment mal. Also technisch sehe ich das Bei so. allen. Ich habe hier ein Hundememe. Das will ich hochladen. Und dann muss ein Programm, das auf meinem Gerät läuft, auf meinem Smartphone, sagen wir mal, muss sich dann mit dem Netz verbinden und dort eine Datenbank abscannen, praktisch mit irgendwelchen Schlüsselwerten. Ob mein Bild ähnlich ist oder was? Wie Ganz viel genau, ganz genau. Bilder Du sollen kannst, denn wenn du ein da bisschen verglichen runterscrollst zum werden? ersten Schaubild, Alle. fällt es auch ganz gut dargestellt. Weil ich habe zum Beispiel bei so einer Musiksoftware, wenn man da irgendwie sagt, bitte vergleich mal die Bilder, damit du Dubletten löschen kannst, dann dauert das eine ganze Weile, bis das Programm die lokalen Daten alle überprüft hat. Und Wie dann das bietet mit. es dann auch an und dann sind da auch manchmal Fehler dabei, ne? Du sprichst, da sprecht er direkt zwei Sachen an. Der zeitliche Aufwand, der technische Aufwand. Ja, ich meine, je mehr Technik man drauf schmeißt, desto schneller geht das natürlich. Aber es könnte sein, dass es halt zu Verzögerungen immer kommt. Und das andere, natürlich, dass es fehleranfällig ist. Hier auf dem Schaubild sehen wir die zwei Ansätze. Einmal der Ansatz der Server-Side-Kontrolle. Das heißt, du lädst etwas hoch und bevor es auf der Webseite veröffentlicht wird, wird es mit dieser internen Datenbank abgeglichen. Ja, kann man ja an den Schaubildern ganz gut sehen. Und der Unterschied ist, der größte Unterschied ist oben rechts im Bild bei Punkt 4a. Da sieht man, wie auch auf dem Endgerät des Benutzers, dem Tablet, dem Smartphone, dem Notebook oder dem Computer, eben die Daten gescannt werden, also quasi auf den Computer direkt zugegriffen wird. Was halt schon ein ziemlich krasser Eingriff ist. Man muss sich ja überlegen, dass es da ja rechtliche Hürden vorgibt. Ne? Dieser Ansatz, vorbeugend alle Endgeräte der Benutzer nach bestimmten Informationen zu durchsuchen, ist weitaus heimtückischer als alle früheren Ansätze wie etwa Schlüsselhinterlegung. Im Endeffekt, anstatt gezielter Vorgangsweisen wie die Überwachung eines einzelnen Telefons oder dessen forensische Untersuchung, treten nun Massenscans aller privaten Daten rund um die Uhr ohne einen konkreten Verdacht und ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl in Kraft. Das ist der Unterschied, wenn man es auf euren Geräten überprüft, als ihr ladet es hoch und dann wird es in der Cloud untersucht. Und das ist jetzt halt geplant, dass das europaweit gemacht werden soll. Und da gibt es sehr viele Proteste dagegen. Hier beispielsweise hat eine Vereinigung von Computer Security Experten hat ein Paper rausgegeben, Bugs in our Pockets, the Risks of Client-Side Scanning. Client-Side Scanning ist halt auf euren Geräten. Darauf wird sich hier in dem Artikel bezogen. Die ganzen technischen Sachen sind natürlich ein bisschen zu komplex auch für mich, aber das Prinzip, denke ich mal, habt ihr verstanden. Was natürlich die Problematiken sind, neben den grundlegenden Grundrechtseingriffen und den grundlegenden Rechtsauffassungen, wie Beweise überhaupt erbracht werden dürfen und wie sie gerichtlich verwendet werden dürfen, ist das schon ein sehr großer Einschnitt. Und natürlich gibt es sehr viel Missbrauchspotenzial, weil diese Datenbank, mit der die ganzen Sachen abgeglichen werden, die kann ja von Akteuren manipuliert werden, seien es Regierungen, seien es Unternehmen, seien es kriminelle Organisationen, was auch immer, um Uploads zu verhindern. Und das hat ganz viele Probleme, von technischen Problemen bis hin zu Zensurproblemen. Hier wird in dem Artikel beispielsweise auf Weißrussland hingewiesen, welche eine ähnliche Software direkt schon auch einsetzen möchten. Gut, die Weißrussen, die gehen mit dem Internet sowieso nicht zimperlich um, die brauchen sowas gar nicht. Die machen ja direkt DNS-Blocking, die blockieren ja beispielsweise die Deutsche Welle in Weißrussland derzeit. Aber gut, das ist halt natürlich eine Methodik, die wir an sich in demokratischen Ländern nicht haben wollen, und europaweit soll ein solches System jetzt umgesetzt werden im Dezember. Ja, aber ich sage nochmal, das ist technisch meiner Meinung nach illusorisch, weil wie viel Content soll gescannt werden bei jedem Bild? Also jedes Bild. Und ja, aber es kommt ja auch hier ständig neuer Content hinzu. Also in dem gleichen Moment, wo der User hier das Hundememe uploaden will, lädt in China jemand ein copyrighted Bild aus irgendeinem Rollenspiel Gacha-Ding hoch. Also für die Bilder, der zweite Ansatz neben dem Ansatz mit der Datenbank ist ja der künstliche Intelligenz-Ansatz. Okay. Allerdings kann man dazu sagen, wie Mamon das schon gesagt hat, der bringt einfach so viele Fehlmeldungen, dass Facebook beispielsweise intern mit einer Quote gerechnet hat, wenn wir mehr als 30 Meldungen von der KI bei einem Nutzer haben, erst dann gucken wir mal, ob wir da was blocken oder nicht blocken. Also selbst intern haben die mit einer Quote von 30-1 gehandelt, was die Genauigkeit angeht. Und deswegen ist das einfach technisch auch nicht reif. Neben dem massiven technischen, zeitlichen Aufwand, den du meinst, Mars, der mit dieser Datenbank zusammenhängt. Ne? Mein größtes Problem ist natürlich, was ist in der Datenbank drin? Ne, da lässt sich so einiges blockieren dann. Wo kommt die Datenbank wirklich her? Genau. Ja, und was soll dieser Kontrollfetisch? Also ich meine, ich versuche das dann immer mal zu vergleichen mit Telefonüberwachung oder so. Das ist natürlich auch ziemlich weitgehend, wenn man überlegt, dass sie halt direkt mitgehört haben oder so. Oder das vielleicht auch noch tun. Bei gewissen Gesprächen. Aber ein Upload, ja, weiß ich nicht. Ja, aber das ist schwer zu urteilen, finde ich. Das kann man natürlich sehr schwierig vergleichen. Was du jetzt meinst, ist zum Beispiel, du hast eine Spracherkennungssoftware und die geht auf irgendwelche Begriffe, wenn man, was weiß ich, über irgendwelche terroristischen Sachen redet oder so, irgendwelche Worte benutzt. Bombe oder sonst irgendwas, ja? Mhm. Aber hier würde es ja eher darum gehen, dass quasi ein Filter im Telefon drin ist. Du sagst das Wort Bombe und dein Gesprächspartner würde das Wort nicht hören. Na, also es ist ein etwas schiefer Vergleich, aber es geht halt deswegen gerade noch darüber hinaus, was du jetzt sagst. Es geht halt nicht nur um die reine Überwachung, sondern auch um die direkte Zensur. Hm. Ja, Kontrollfetisch dann doch, ne? Und es geht halt auch über solche Sachen hinaus wie, denken wir an Facebook, Nacktbilder. Ja, da gibt es ja historische Aufnahmen. Da gab es ja dieses Bild von dem brennenden Kind in Saigon nach dem Napalm-Angriff. Das wurde halt auch durch diesen Pornofilter gelöscht. Ne? Und so, das war, glaube ich, ein Thema vor 10 Jahren. Und jetzt sind wir so weit gekommen mit diesem Thema. Auch interessant. Ja, die KI ist, wir wissen schon seit 10 Jahren, dass das alles nicht funktioniert. Ja, eben, die KI ist nicht so viel besser geworden, nehme ich an. Was Fehlererkennung, also was Fehlertoleranz und so angeht. Naja. Ja, es gibt einige sehr interessante Trends in wissenschaftlichen Bereichen, vor allem in der Elektrotechnik, in der Materialtechnik und in der Ersatzstoff, also in der Forschung, wie können Industriematerialien durch andere Industriematerialien ersetzt werden. Das sind sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel rausgegriffen, was sich jeder direkt vorstellen kann. Electro-Adhesion-Based Haptics. Nanotexture Shape and Surface Energy Impact on Electro-Adhesive Human-Machine Interface Performance. Was heißt das? Das heißt, man hat einen Touchscreen, der ein haptisches Feedback gibt, in der Form, dass man beispielsweise unterscheiden kann, ist das eine raue Oberfläche, fühlt sich das flauschig an, ist das ein Pelz, ist das warm, ist es kalt, bewegt es sich oder bewegt es sich nicht, hat es zum Beispiel wie Wasser beispielsweise, ist es eine Wasseroberfläche, bewegt es sich. Ja, ich denke mal, alle mit etwas mehr Fantasie können sich ganz viele weitere Anwendungsgebiete für diese Technik vorstellen. Und das ist beispielsweise einfach nur ein Beispiel für einen Durchbruch in der Technik, die wir gerade haben, die ich sehr faszinierend finde. Da gibt es sehr viele weitere Beispiele auch. So, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich überlasse es jetzt mal euch der Fantasie, was man mit solchen Bildschirmen machen kann und welche Industrie davon besonders profitieren könnte. Ich habe mal so eine Netzstruktur gesehen, die sich selbst zusammenziehen konnte. Also, und aus denen, also so richtig schön wie Muskelfleisch. Finde ich auch eine interessante Entwicklung. Und hier ein Beispiel aus der Materialtechnik. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Polymere, sehr viele Metalle, sehr viele andere Materialien, wo sehr viele Durchbrüche gemacht werden, wo die bestimmte neue Eigenschaften bekommen, seien es, sie sind stabiler, seien es, sie sind formbarer. Das ganze Thema Graphen und Carbon ist ja auch nochmal ein riesen Themenkomplex für sich selber, wo es auch sehr viele weitere Durchbrüche gibt, gerade in der Fertigung. Aber hier gibt es im Endeffekt an der Universität Dresden, wurde im Endeffekt auf ein Metall eingewirkt und es hat dadurch seinen Zustand verändert, dass es seine Leitfähigkeit verändert hat. Es gibt ja Materialien, die sind besonders leitfähig und Materialien, die sind nicht leitfähig. Ne? Natürlich, Kunststoffe auf der einen Seite und bei Kupfer fängt es schon an und dann gibt es bestimmte Materialien, Neodym oder so, die, wenn man die ganz, ganz, ganz stark abkühlt, dann haben die Supraleitfähigkeit. Das kann ich euch jetzt nicht erklären, was das Besondere daran ist, aber das ist super, super wichtig und aber leider kann man das sehr schwer erreichen, weil die Materialien immer sehr stark abgekühlt werden. Und das ist eine heilige Grele in der Materialforschung, dass man ein Material findet, was man nicht so weit runterkühlen muss. Und hier an der Technischen Universität Dresden sind die jetzt auf dem Weg, einen Supraleiter zu finden, der nicht so stark gekühlt werden muss. Ist das nicht wunderschön? Also das ist ein sehr krasser Durchbruch. Ja, und da gibt es viele verschiedene andere weitere derzeit sehr spannend für alle, die sich dafür interessieren oder die vielleicht das als neues Themenfeld entdecken wollen. Da lohnt es sich, ein bisschen reinzuschauen, weil da wirklich sehr lustige Sachen gerade passieren. Auch in der Textilforschung ist ja auch im Endeffekt Material, synthetische Materialien, die dann zu Kleidungsstücken verarbeitet werden, die quasi nicht nur Batterien sind, sondern ganze Computer und Display und Eigenschaften haben können. Wirklich sehr faszinierende Sache. Ja, nur ein kleiner Einblick, um die Fantasie anzuregen. Dann fangen wir mal an mit dem Wissenschaftsblock, finde ich schön. Ist ja meist am Ende der Sendung. Genau, heute mal ein bisschen anders. Kommen wir nun zu Journalismus. Diesen Tweet hier, der ist mir kurz vor der Sendung noch untergekommen. Dreitägiger Verbandstag 2021 in Bochum. Mehr als 200 Delegierte des Deutschen Journalistenverbandes treffen sich, um über die politische Weichenstellung für das kommende Jahr zu beraten. Zudem wählen die Teilnehmer Sternchen innen einen neuen Bundesvorstand. Ja, also hier wundert mich natürlich die Formulierung politische Weichenstellung vom Deutschen Journalistenverband. Ja gut, das kann ja jetzt grundsätzlich erstmal zwei Sachen bedeuten. Das kann irgendwie die politische Positionierung des Verbands in irgendwelchen Fragen von Presserecht und Veränderungen digital blablub bedeuten. Oder es kann, könnte natürlich, aber das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und sagen, was sagbar ist und was nicht, so ungefähr. Ja, das stimmt natürlich. Wobei ich auch noch anmerken muss, dass dieser Deutsche Journalistenverband ja auch Teil des Deutschen Kulturrates ist, was wiederum auch eine Lobbyorganisation ist, die halt... Was? Deutsche Kultur? Dinge... Die wollen die Kulturräterepublik, oder wie? Eine Leitkultur oder was? Naja, das ist halt eben der Deutsche Kulturrat. Mit dem bin ich damals auch da in Berührung gekommen, als ich bei dieser Vielfaltskonferenz war. Unter anderem mit der Dame, die den Julian Reichelt-Artikel da für diese Ippengruppe geschrieben hatte, hatte ich ja vor, war es 2-3 Wochen oder so, als wir das Thema hatten, dann nochmal aufgegriffen. Und da war ich ja auch bei diesem einen Ding, wo es da um Quoten und sowas ging. Und da ging es um diesen Deutschen Kulturrat, Dame da vom Deutschen Kulturrat, die das da irgendwie gehalten hat. Und da haben die auf jeden Fall irgendwelche Sitze da in diesem Deutschen Kulturrat, der Journalistenverband. Ja, aber inwieweit, was sie dann da genau machen, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist auf jeden Fall eine Lobbyorganisation, die Dinge will, und der Deutsche Journalistenverband ist da vertreten. Ja, aber ob es jetzt da jetzt auch bei diesen politischen Weichenstellungen hier geht, vermag ich nicht zu sagen. Trotzdem habe ich das jetzt hier mal mit reingemacht, weil, ja, Politik, Journalistenverband, es ist natürlich mehrdeutig und so. Und normalerweise witze ich ja immer, dass eigentlich diese Republika-Veranstaltung so von der Medienpartei der Parteitag ist. Aber da die ja immer mit nicht stattfindet, das ist dann vielleicht diese Geschichte hier oder so. Weil in der Vergangenheit waren ja bei diesen 24 Stunden Zukunft und was sie da nicht alles mal für Sachen haben, für Tagungen und so, da geht es auf jeden Fall viel um, wie viel Quoten brauchen wir und dies, das, jenes und wie viel Vielfalt und oder solche Sachen. Und bei dieser Vielfaltskonferenz da vom Journalistenverband Niedersachsen waren ja auch die Herrschaften von Genderleicht vertreten mit einem Stand. Das ist ja so eine Webseite, wo sie dann den Leuten sagen, wie sie geschlechtergerecht, sogenannt geschlechtergerecht sprechen können und solche Dinge. Also da läuft auf jeden Fall so einiges halt an, ja, hier ist doch wichtig und richtig und die Gesellschaft betreffend, und was anderes bedeutet Politik ja nicht als die Gesellschaft betreffende Dinge. Und werden sich einen neuen Bundesvorstand, lässt doch nicht hoffen. Ne? Wird ändern sowas. Vielleicht ändert sich was beim Journalistenverband. Die waren sich ja auch nicht gerade positiv aufgefallen in letzter Zeit. Ne? Aber, ja, vielleicht, ne? Ich glaube nicht. Zum Teil ist es ja passiert so. Man, die CDU wählt sich ihren Bundesvorstand jetzt aus den Mitgliedern, weil die Mitglieder darauf bestehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das finde ich schon ein Zeichen in die Richtung, dass irgendwie nicht mehr alles akzeptiert wird und vielleicht auch sich was ändert, gegebenenfalls punktuell mindestens. Ja, wir haben ja den Horrorbeitrag von Restle gesehen, wie schlimm das werden wird mit der CDU. Die werden ja ganz schlimm nach rechts abdriften und dann irgendwann mit der AfD fusionieren. Ja, nun, der muss ja auch nicht recht haben. Oder wir werden sehen. Herr Restle und ich recht haben, das ist doch ein total objektiver Journalist, haben wir ja letzte Woche auch gelernt im Zusammenhang mit der, wie hieß das Ding, The Republic, hier der Kampagnenseite. Ja, er hätte doch letztens noch so ein Streitgespräch mit einem Journalisten geführt. Ich weiß nicht, war das in der Zeit oder so? Das war doch auch so, auch so erhellend sozusagen in der Beziehung. Ja, jetzt lernen wir hier was über die Wahlen in Amerika. Da waren ja jetzt gerade irgendwelche Gouverneurswahlen. Und da klärt uns Rupert. jetzt hier der Auslandskorrespondent ein bisschen auf. Rupert. Und live zugeschaltet aus Washington ist mir jetzt mein Kollege Rupert Wiederwald. Herr Wiederwald, blicken wir zunächst auf das Kopf-an-Kopf-Rennen in New Jersey. Steht da jetzt inzwischen ein Gewinner fest? Na, ein sicherer Gewinner steht da immer noch nicht fest. Immerhin zumindest eine Zeitung hat sich jetzt mal getraut und hat gesagt, Phil Murphy hätte es geschafft. Allerdings auch nur mit wenigen tausend Stimmen Unterschied zu seinem republikanischen Herausforderer. Die anderen großen Medienagenturen, Zeitungen und Fernsehsender hier sind alle noch sehr zurückhaltend und nennen das Ganze immer noch a race too close to call. Also immer noch zu eng, um tatsächlich einen Sieger zu verkünden. Also da handelt es sich auch immer noch um wenige tausend Stimmen, die Unterschied, die da sind. Das sind ungefähr so 20.000 mal 13.000 Stimmen Vorsprung, die Phil Murphy da hat. Aber immerhin eine Zeitung hat sich jetzt getraut, ihn zum Sieger zu erklären. Okay, aber mehr Klarheit herrscht ja in Virginia. Welche Rolle hat denn die Bundespolitik bei dem Wahlausgang in Virginia gespielt? Und was sagt Joe Biden selbst dazu? Nein, die Bundespolitik, so sehen das zumindest viele hier in Washington, hatte in dem Sinne vor allem eine ganz große Rolle dort gespielt, weil hier in Washington hat es in den letzten Monaten so eine Art Blockadesituation gegeben. Da haben die Demokraten versucht, zwei ganz wichtige Gesetzespakete für den US-Präsidenten durch den Kongress zu bekommen und sich dabei dann aber selber blockiert. Da geht es um mehrere Billionen US-Dollar Investitionen in Infrastruktur, in soziale Sicherheit, in Klimaschutz, aber auch in den Aufbau eines neuen Sozialsystems. Und da haben sie sich dann aber dann selber blockiert, weil halt dann einige Senatoren, ganz wenige sogar, nur gesagt haben, nee, das reicht uns aber nicht. Andere dann wiederum gesagt haben, ja, wenn wir das nicht bekommen, dann wollen wir das andere aber auch nicht. Wir wollen, wenn, alles nur zusammen abstimmen. Und am Ende wurde gar nichts abgestimmt, jedenfalls bis zu diesen Wahlen hin. Und jetzt haben viele hier den Eindruck, so, naja, das hat jetzt nicht gerade besonders für Regierungsfähigkeit. Na, seid ihr schon aufgeklärt? Wisst ihr jetzt genau, was Sache ist? Wir bauen ein neues Sozialsystem auf. Billions, Gazillions. Viel, viel Geld, hat er gesagt. Let's go, Rupert. Ist schon eigentlich auch lustig, dass so eine Frage überhaupt Wahlen entscheiden kann. Also solche wie Mamon sagt, ja, so Billions, Gazillions, also solche, so, ja, wir bauen uns ein neues Land aus Geld, das wir hier selber drucken. Ihr werdet sehen, es wird ganz wunderbar. Ja. Nichts, wovor man sich fürchten müsste. Ja. Damit Wahlen gewinnen zu wollen, ist auch. Und dann am besten noch auf Trump zeigen und sagen, der hätte populistisch agiert. Ne? Sehen und deswegen haben die Republikaner in Virginia die Chance bekommen, dort ihre Programme durchzuziehen und ihre Themen irgendwie wieder auf die Agenda zu setzen. Und Joe Biden hat in einer ersten Reaktion dann heute auch gesagt, wir müssen endlich Sachen hinbekommen. Wir müssen endlich dahin kommen, dass wir Sachen beschlussfähig machen, dass wir Sachen, Dinge, wir müssen Dinge tun. Bist du doch hier ja, unsere gute Sachen. Familienministerin? Wir tun Dinge, genau, Gutes, Gute Dinge Sachen tun, gesetzt. dieses Gesetz. Einfach unsere Themen durchbringen. Und jetzt werden die nächsten Tage zeigen, ob tatsächlich diese Blockade, die es jetzt seit August hier im Kongress, in beiden Häusern, im Senat und im Repräsentantenhaus gegeben hat, ob diese Blockade tatsächlich aufgelöst werden kann. Schauen wir auf die Reaktionen der anderen Seite. Donald Trump reklamiert ja den Sieg für sich. Wie viel Anteil hat er denn tatsächlich daran? Und ist ein Trump-Comeback jetzt noch wahrscheinlicher geworden? Da freut die Nun, sich das direkt. hätte Ja, mal ein Donald Trump Trump-Comeback. wahrscheinlich. Dann steigen die Zuschauerzahlen. Juhu! Dann können wir wieder lästern und müssen nicht mehr arbeiten. Ich meine, das machen die ja eh schon, aber können sie noch mehr lästern. Noch weniger arbeiten. Haha. sehr gerne. Auffällig aber ist, dass von Donald Trump heute tatsächlich relativ wenig die Rede ist, sondern sehr viele hier vor allem darüber sprechen, wie gut es Glenn Youngkin, das ist der republikanische Kandidat, der sich am Ende in Virginia durchgesetzt hat und der nächste Gouverneur von Virginia, wie gut es diesem Kandidaten denn gelungen sei, Donald Trump sozusagen auf Armeslänge Abstand zu halten. Also gleich auf der einen Seite das Publikum und die Trump-Anhänger für sich zu gewinnen, denn er hat tatsächlich es geschafft, die Republikaner und die republikanische Basis extrem stark zu mobilisieren. Er hat viel mehr Leute zur Wahl gebracht, als es normalerweise in Virginia der Fall ist. Und gleichzeitig aber halt, ohne dabei zu sagen, dass er gegen Trump sei oder dass er sich von Trump lossagen würde. Tatsächlich hat es ihm sogar eher genützt, dass die Demokraten die ganze Zeit versucht haben, im Wahlkampf Glenn Youngkin zu einem Trump-Zögling zu erklären. Was in dem Sinne er aber natürlich, was ihnen in dem Sinne eine gewisse Credibility gegeben hat, eine gewisse Glaubwürdigkeit bei den Trump-Anhängern. Gleichzeitig hat er nicht eine einzige Veranstaltung mit Trump gemacht. Und er hat in seinen Wahlkampfveranstaltungen Trump auch so gut wie nie erwähnt, sondern er hat... Ja, das ist ja ein diabolischer Plan. Die anderen werfen es ihm vor, er tut überhaupt gar nichts. Plan aufgegangen. Oh Mann, ey. Lustig ist auch, dass sie erst sagen, dass Trump jetzt gar nicht so wichtig ist ungefähr, und jetzt reden sie aber schon seit Minuten eigentlich nur noch über Trump und nicht mehr über diesen Wahlkampf. Er hat den Trump-Anhängern immer wieder klar gemacht, so ich stehe für republikanische Werte. Er hat auch durchaus die Trump-Themen, die immer wieder gern genommen werden, auch nochmal gespielt. Es ging da viel auch um das Thema Rassismus. Es ging um die Frage, inwieweit sollte Sklaverei an den Schulen ein Unterrichtsthema sein. Da hat er immer gesagt, nein, die Eltern müssen da durchaus ein Mitspracherecht haben. Nices Framing. Sollte an den Schulen über die Sklaverei gesprochen werden, darum geht es eben nicht. Genau. Es geht um das Wie und es geht ja, um das, vermutet. Was geredet wird und nicht, es geht um Critical Race Theory, um das Einhorn genau, im Raum zu benennen. Es geht auch viel mehr als nur um die Schulen. Und das ist wieder dieses Ding, ne? Das ist die Scheiße, die auch in irgendwelchen Faktenfindern dann halt eben steht. Und ne, wir leisten uns hier irgendwelche Korrespondenten, die dann da in Amerika rumhocken, und nichts anderes tun, als diese Standardsprüche halt irgendwie runterzubeten hier, ne? Diese 0815 Framing-Geschichten und das nichts selber irgendwie, das ist keine tiefere Analyse, das ist oberflächlicher Bullshit, so, ne, den ich mir auch in Berlin in der Zeitung durchlesen kann, ne? Was brauchen diese Leute dafür, Korrespondenten sein in einem anderen Land? Privat. Wenn da nur sowas bei rauskommt, da ist ja wirklich überhaupt keine Tiefe drin. Das ist der Grund, warum ich das ja eingereicht habe, ne? Wegen diesen einfach nur Talking Point Blödsinn, der niemanden irgendwas verrät da jetzt von diesen Sachen. Und es ist auch noch Quatsch von wegen hier, ja, die wollen ja alle nur nicht, dass die Kinder was über Rassismus lernen. Wahrscheinlich, weil die alle so Rassisten sind. Halt so Trump-Fans halt. Und ja, mehr brauchen wir uns davon auch nicht angucken. Und das ist dann ja auch die Überleitung zu diesem Ding hier. Da geht's, das ist hier vom New Yorker, da geht's um den Rufo, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Und hier haben sie auch mit dem Interview geführt. Das ist auch schon ein paar Monate alt, aber ich habe das jetzt hier nochmal rausgekramt, weil es mir jetzt erst begegnet ist. Und weil dieser Artikel hier halt eben dieses ganze Problem damit halt auch wieder gut eigentlich auffasst. Also hier in diesem Artikel beschreiben sie halt ganz genau, und sie haben ja auch mit dem Rufo halt eben gesprochen, die Sachen, die der macht, und irgendwie wollen sie es natürlich wieder so ein bisschen in eine zwielichtige Ecke rücken, aber im Endeffekt schreiben sie halt genau, wo er die Sachen halt her hat. Also, dass ihm, dass er das selber halt recherchiert hat, dass ihm Leute die Sachen geschickt haben, dass diese Sachen, die er da irgendwie gezeigt hat und so, dass die alle richtig sind und stimmen. Also nichts ist, was er sich irgendwie ausgedacht hat oder so, über irgendwelche Diversity-Trainings und solche Geschichten. Und das Einzige, was wir dann da aber damit herausziehen, also sie reden ja, haben ja auch mit Kimberly Crenshaw halt eben geredet und die sagt dann halt so, ja, aber Critical Race Theory ist ja dann hier nur verknappt dargestellt. So. Wenn man irgendwie sagt, das wäre marxistisch oder so. Das ist ja dann verknappt. Punkt. So, ne? Und dann wird es wieder nur zur Strategie und das ist eine Strategie und das ist nur eine Strategie von den bösen Konservativen. Strategie. Aber das ändert ja überhaupt nichts an den Tatsachen, die hier alle dargestellt werden. Also man könnte genau diesen selben Artikel halt eben auch schreiben, vernünftig, und sagen, hier gibt es Recherche, ne? Hier haben wir diese Sachen halt eben da aufgedeckt, was da an Quatsch passiert, wo sie ja hier auch nicht mit einer Silbe dagegen sprechen oder irgendwie darstellen, dass es nicht stimmt oder so, sondern das Einzige, was sie halt haben, ist, ja, aber es ist ja eine Strategie und der Typ ist konservativ und Konservative finden das gut, dass sie jetzt ja halt dagegen arbeiten, gegen diese Geschichte. Und die Crenshaw sagt, ja, das ist ja nicht nur Marxismus, sondern es gab ja auch noch hier Civil Rights Movement und Martin Luther King. Obwohl halt eben klar ist, auch aus diesen Büchern hier von dem Stefančić und dem anderen Typen, dass sie sich ja gerade auf die halt eben nicht berufen, sondern dass sie ja halt eben da sagen, dass diese ganze Geschichte mit der Civil Rights Sache und so ja quasi ja auch wieder nur nicht weit genug geht und nicht radikal genug ist und nur halt dass die Leute dann irgendwie meinen, jetzt wäre alles okay, aber in Wahrheit ist das ja alles nur Lug und Trug und die Gesellschaft ist immer noch genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, und Colorblindness ist so furchtbar und alles ist falsch und so, ne? Und wir müssen eigentlich noch mehr unsere Identität hier wieder und uns abkapseln und so. Und das, was die da damals meinten, dass man sich an seinen Tisch setzen muss und irgendwie vernünftig miteinander umgehen muss, das ist ja alles verkehrt, das ist ja nur Machtkonstrukt und Aufrechterhalten von bla und blub und so. Und das steht da halt drin. Und nicht, ja, dass man sich darauf beruft, sondern im Gegenteil, diese ganze Scheiße ist ein Abgesang darauf, auf Civil Rights Movement von Amerika. Und das wischt das alles beiseite und redet dann wieder ja halt über diesen Hebel, den sie da halt ansetzen wollen, um zu sagen, ja, die Gesellschaft ist ja so schlimm und die ist ja nur auf Sklaverei aufgebaut und die Gesellschaft ist ja nur auf Rassismus aufgebaut. Und in allen Institutionen ist das drin und wir kriegen es nicht raus. Es sei denn natürlich, wir machen unsere Ideologie zu 100%, dann das ist das Einzige. Aber wir sagen auch nicht, wie es geht. Wir sagen einfach nur, die Menschen leiden, gibt uns Macht. Ne, das übliche Gedöns. Und hier sagt die Crenshaw halt eben auch so, ja, die Leute wollen das. Das Problem, was quasi mit diesen, was der Rufo jetzt sagt, wenn der jetzt irgendwelche Sachen kritisiert von irgendwelchen Diversity-Trainings, da meint die Crenshaw hier in diesem Artikel, wo sie danach fragen, das würde ja nur daher kommen, dass die Leute erwarten, dass diese ganzen Veränderungsprozesse alle so schnell einsetzen. Und das wäre eigentlich das Problem mit diesen Diversity-Trainings, was es nur gibt, dass man natürlich dann denkt, dass man damit das Problem beheben würde. Aber das ist natürlich nicht richtig. Aber sie sagt natürlich nicht, wie es wirklich geht, weil sie haben halt keine Antwort. Na, das ist halt immer wieder diese Geschichte dabei. Es wird kritisiert, es gibt Kritik, aber es gibt keine Lösung. Und es soll auch keine Lösung geben. Es geht nur darum, dass man sagt, das ist alles falsch, ja. Das muss alles weg. Und man hat halt nichts. Man hat nichts, was man an die Stelle setzt, außer natürlich, gibt uns Macht. Und dann gucken wir mal, was wir dann damit machen. Und dann deckelst du hier mit den Rest. Gelöst ist, sind die Pestchen weg und man kann nicht mehr für die Kurse schön abkassieren. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Hm. Ach ja. Ja, und dann gab es hier am Freitag, glaube ich, von Viertel nach Acht von WTV, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass es wirklich eine Wohltat ist teilweise, was da jetzt auch mal von so Mainstream-Medien vernünftig diskutiert wird. Und da war hier der Herr Mansour da und hat hier, wir sehen doch schon auf dem Bild, die goldene Kartoffel von den neuen deutschen Medienmachern, über die wir ja auch schon vor Jahren, vor ganz langer Zeit, als wir überhaupt angefangen haben, den ganzen Kram schon, die kritisiert haben und so, lange vor allen möglichen anderen Leuten. Und also dieses Wörterbuch, was die rausgeben und dieses Absolute, was sie da meinen und wie frech die dann da sich da gebären und aber trotzdem mit Geld und Projekten beworfen werden von der Politik. Die richten ja auch dieses No Hate Speech Movement aus, wo sie dann den Leuten die Welt erklären dürfen. Und das kritisiert der Mansour hier in seinem Beitrag. Das ist ja immer so, dass da jeder so ein Thema vorstellt. So ein bisschen wie bei uns hier, nur dass wir ja mehr als nur ein Thema hier vorstellen. Und gefährlicher Trend im Kampf gegen Rassismus. Anstatt für Gleichberechtigung zu kämpfen, verfolgen Randgruppen mit fragwürdigen Thesen eine radikale Ideologie und verbreiten Vorurteile, finanziert von Steuergeldern. Treffer ins Schwarze. Und was der Mansour da sagt, das ist wirklich Balsam für die Seele. Und man kann es nicht. Also das müssen sich die Leute wirklich hier jetzt ja auch mit Ampelkoalition und so, das wäre so wunderbar, wenn man, weil die Sachen, die er da sagt in dieser Diskussion, sind so Sachen wie, man muss sich das Individuum angucken und nicht auf diese Identitätsthemen immer gehen. Und dann fragt ihn der Rotzheimer hier von Bild. Oder Ronsheimer heißt er, glaube ich, ob er dann auch schon mal Rassismus erfahren hat. Und er sagt dann so, ja, früher, als er noch nicht so gut Deutsch sprechen konnte, da wäre das schon so gewesen. Aber er hätte den Leuten dann halt auch klar gemacht, dass er sowas nicht mit sich machen lässt. Und das ist aus meiner Sicht auch die richtige Antwort. Selbstbehauptung, den Leuten zeigen halt eben, ja, dass man halt eine vernünftige Person ist, auf seinem Standpunkt steht und so und die anderen Leute halt vernünftig fair wie vernünftige Menschen behandeln und als Individuen sehen, das ist genau das Ding. Und es wird aber das Gegenteil davon gemacht, sondern wir zählen hier nur alles zusammen und es ist meine Gruppe gegen die Gruppe und hier dieses ganze von oben herab bescheuerte Zeug da halt von diesen Medienmachern und so, die ja, und politische Bildung und hier, wir erklären den dummen Kartoffeln ja halt, was sie für Vorurteile haben und wie schlimm die alle sind und die ganze Gesellschaft ist ja so schlecht und strukturell und wir müssen alles umschmeißen und neu machen und so, und das lässt der Mansour halt nicht mit sich machen und das ist auch alles richtig so. Und da muss man halt hingucken. Und das ist einer von den Leuten, die halt wirklich die Leute da deradikalisieren und an den richtigen Stellen halt ansetzen. Und nicht irgendwelche Nemi El Hassans oder was weiß ich nicht was. Da kommen wir gleich noch zu, natürlich. Na, also, ja. Also daran sollten sie sich auf jeden Fall, daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen jetzt für Politik und wie wir mit diesen ganzen Themen halt verfahren und nicht an diesen Profi-Opfern und ja, wir ist gut, ne? Wir haben jetzt eine neue Regierung praktisch und die sind ja eigentlich genau die Richtigen dafür, dass das so weitergeht. Ja, es ist leider so, aber ja. Deswegen sehe ich da nicht mehr so ganz gute Karten. Aber wenigstens wird davon nicht mal drüber geredet im größeren Rahmen, als hier nur auf irgendwelchen YouTube-Kanälen. Und die dann gelöscht werden, deswegen, ja. Dann hat jetzt hier gestartet die Denkfabrik Republik 21 von der Frau Schröder, von ehemalige Familienministerin von der CDU und diversen anderen Leuten. Unter anderem sind auch welche von der FDP dabei, hier zum Beispiel der Herr Paquet von der Naumann-Stiftung, von dem ich ja persönlich überhaupt nichts halte, aber der ist da halt auch mit dabei. Und ja, schauen wir mal. Aber es macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Also es ist halt ein Verein, den sie hier gegründet haben, nennen das eine Denkfabrik, wo sie jetzt hier wahrscheinlich auch ein bisschen ein paar Veröffentlichungen irgendwie machen wollen, ein bisschen labern wollen, ein bisschen Einfluss ausüben auf die Leute und so weit. Ja, sie haben jetzt ein paar Punkte. Freiheit und Pluralismus, Eigenverantwortung, Subsidiarität und Gemeinwohlorientierung, Rechtsstaatlichkeit als Garant von Humanität und Ordnung, Ordnungspolitik und soziale Marktwirtschaft, Wettbewerbsorientierung, Technologieoffenheit, Innovationsbereitschaft und so weiter und so fort. Ja, Ziele, moderne bürgerliche Politik nachhaltig begründen, Strategien und Konzepte für zukünftige Herausforderungen entwickeln, sie unüberhörbar in politischen Meinungen einbringen und Anknüpfungspunkte für politische Praxis schaffen, grundlegende Debatten anstoßen, ergebnisoffen führen, kluge Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Publizistik, Kultur zusammenführen und vernetzen, sowie junge Menschen ansprechen, ihre Vorstellungen, Perspektiven in die Gestaltung bürgerlicher Politik einbringen und sie für ein entsprechendes Engagement gewinnen. Ja. Vernetzen? Stell dir vor, die vernetzen sich und sind dann in der Überzahl Männer. Oh mein Gott. Studien, Analysen, Publikationen, Strategien, Konzepte zur konkreten Anwendung in der Politik, Veranstaltungen und Begegnungen, Medienkooperationen, eigene Kommunikationsangebote, zum Beispiel Podcasts. Ja, keine Ahnung, so Politik-Podcasts braucht da eigentlich keiner, oder? Aber Fellowship-Programme, mit Kindermädchen oder Nachwuchsförderung, so. Sowas guckt doch keiner. entwicklungsspezifischer Programme und Formate, zum Beispiel Global Germany, zu geopolitischen oder geoökonomischen Fragestellungen. Ja, ich bin mal gespannt, was es da nun mal wird. Also im Endeffekt schießt ja fast jede Woche irgendwas aus dem Boden, wo man irgendwie probiert, irgendwas jetzt an der Diskussion zu verändern. Ist ja auch alles ganz schön, aber ja, schauen wir mal, was langfristig draus wird. Auf jeden Fall hatten die ja auch ein Interview mit der Welt gemacht, was ich jetzt nicht offen habe, weil es ein Plusartikel war, aber ich habe das hier bei mir auf dem Computer offen und das war halt ein Interview mit der Frau Schröder und dem Herrn Röder. Röder. Schröder, Ne, mit 2D. Achso, Röder. Schröder, Schröder. Und Oh Mann. das war hier vor allen Dingen, läuft die FDP nicht Gefahr, in einer Koalition mit zwei linken Parteien zu viele Liberale federn lassen zu müssen, fragt die Welt. Darauf Frau Schröder: In der Tat, ich sehe sehr genau hin, wie die FDP mit identitätspolitischen Themen umgehen wird. Die Freien Demokraten müssen aufpassen, dass sie Freiheit nicht vor allem als ökonomische Freiheit definieren. Ich hoffe, dass die FDP einen Sensus dafür hat, dass das Ringen um Identitätspolitik der große Kulturkampf unserer Zeit ist und dass hier um die fundamentale Frage offener Debattenräume geht. Diese sind in den letzten Jahren deutlich enger geworden, sagt die Frau Schröder. Und das kann ich nur dreifach unterschreiben und Christina, unterstreichen. Christina die Und Große, genau. ja, ich meine, die war sowieso halt eben, also sie hat ja auch damals als Familienministerin da, als sie da gegen Extremismus und sowas machen wollten, da hat sie ja auch gegen Linksextremismus was gemacht, was dann bei ihrer Nachfolgerin ja dann von wegen so, Ja. ja, das ist doch alles Quatsch hier und das brauchen wir alles nicht und was ist das überhaupt, Linksextremismus, gibt's doch gar nicht. Ein schwer Und geschätztes Problem, das war dann das. ist die ja auch Ja. bekannt dafür, dass sie immer erzählt hat, dass sie damals diese ganzen Leute, die es da gibt in diesem Ministerium, ne, irgendwelche Beamten, die gehen ja erstmal nicht weg, so, ne, wenn das nicht irgendwelche Ernannten sind oder so, sondern irgendwelche anderen Beamten, die da hochgekommen sind in diesem System, dann sind die ja da auch, wenn sich da der Kopf auswechselt. Und dass die ihr da ständig gesagt haben, sie müssen bitte empörter sein. Eigentlich kann ich mich noch genau daran erinnern, diese Formulierung. Und das ist genau dieses Familienministerium. Sie müssen bitte empörter sein. Also die haben ja halt gesagt, so von wegen, reg dich mal auf hier, das ist alles ungerecht hier. Das ist alles Patriarchat und grausam und furchtbar und die Menschen leiden und du musst doch jetzt empört sein hier, dass doch dieses Leben hier in Deutschland doch komplett furchtbar ist für die Frauen und für die Kinder und für alle und das Patriarchat und was weiß ich nicht, was uns hier alle unterdrückt und der Kapitalismus und jetzt sei doch mal empört und lehn dich mal auf dagegen. Und das hat die Frau Schröder halt nicht so gesehen, ne? Und das ist ja auch nicht so. Aber ja, das ist halt genau diese Politik, die da betrieben wird. Politik von bitte empören Sie sich, alles ist furchtbar. Ja. Und dann bin ich ja noch Nochmal. gestolpert über diese Geschichte. Beauftragte für Geschlechtergerechtigkeit der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland hat hier eine Veranstaltung gemacht zum Thema Die Prinzessin ist in einem anderen Schloss, Videospiele und Geschlecht für alle Geschlechter. Wow. Das ist schon ein paar Jahre alt, habe ich aber jetzt erst gesehen. Videospiele sind in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kulturmedium herangewachsen, sagt die Kirche. Wie Bücher oder Filme sind sie auch oftmals voller Geschlechterklischees. Aber wirkt Gender in einem einzigen interaktiven Medium und wie können wir damit umgehen? Das wollen wir wissen und haben dazu die Netzaktivistin Nantanji eingeladen. Könnt ihr euch noch an die erinnern? Auch bekannt als Grinsekatze, war so eine Oh ja. von den größten bla bla, alles ist Gamergate, hier ist Ja, Gamergate, Gamergate, oh verfolgt Gott. mich schon wieder, oh mein Gott, Gamergate. Und ich glaube, das war auch Stimmt, die. auf Twitter, ich erinnere mich. Ja, ich Eine glaube. Bloggerin und drei weitere Frauen auf dem Podium da. Ich glaube, das war auch die, die irgendwie so einen Artikel geschrieben hatte über irgendeine andere Sache, wo sie sich darüber aufgeregt hat, dass da irgendein. Also es war quasi wie der Zoe-Post nur mit vertauschten Geschlechtern. Als man sie darauf hingewiesen hat, dass das doch quasi so war wie bei Gamergate, hat sie extra noch einen Absatz drüber gepackt von wegen so, ja, nee, das war aber überhaupt nicht wie bei Gamergate, das ist ganz anders. Oh Mann, ey. Ja, Ausgerechnet aber die die haben sie Kirche, sich ich finde gut, geholt. dass die Kirche Ja. endlich auch mal sich um solche Sachen kümmert. Ganz wichtig, ja. Vor allen Dingen Ja. gendergerecht und so, ne? Das ist ganz wichtig. Bevor die Langeweile kriegen, sicher. Sie wird die Welt der Videospiele aus querfeministischer Perspektive. Ah, ja. Ja, wer kennt's nicht, ne? Das ist hier die Kirche mit ihren unumstößbaren Genau. Werten und alles andere ist eine totale Beliebigkeit, ne? Aber Querfeminismus, was wirklich die totale Beliebigkeit ist, ne? Also das Auflösen von allen Kategorien, alles muss weg, ist alles Lug und Trug. Und das macht dann die Kirche. Die verdammte Kirche. Ja, aber Querfeministische Moment mal, die kennt Perspektive. sich ja mit Alles muss weg und Lug und Trug ja aus, die Kirche. Also ist eigentlich. Um im Anschluss Raum zu gemeinsamen Ideen entwickeln und austauschen zu geben. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich selbst an verschiedenen Spielen und Geräten auszuprobieren oder einen ersten Blick auf spielerische Methoden für die Uiuiuiui. Jugendarbeit und Erwachsenenbildung zu werfen. Ein Nachmittag für alle, egal ob Gamer unterstrich in oder nicht. Zum Ausprobieren von Neuem ins Gespräch kommen, vernetzen und weiterdenken. Ein Ja, aber bloß Rumble-Pad. nicht weiter als der Querfeminismus. Ja, nicht denken zu, ja, Spiele sind halt kreative Sachen, die sich wer ausgedacht hat und muss man nicht problematisieren, kann man auch einfach mal so stehen lassen. Und wenn es einem nicht passt, dann einfach nicht spielen, sondern andere Weißt du, Spiele spielen. ich stell mir gerade vor, wie dann so halt jemand kommt zu dieser Frauengruppe, die das ja wahrscheinlich ist, die da in so einem staubigen Seminarraum im Gemeindezentrum sitzt und denen dann versucht irgendwie, ja, das ist der Ezio und da müsst ihr jetzt hier die Schultertaste drücken, dann springt er darüber, genau, und jetzt da unten, genau, jetzt müssen sie den totschlagen. Ich weiß nicht, was für Spiele sollen die denn da ausprobieren? Wahrscheinlich wieder GTA. so interaktive Serious Games. Erfahrungen, Die spielen bestimmt Serious überhaupt keine Games, Spiele, ne? die gucken sich Videos an davon. Glaube ich Das eher. kann auch sein. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich das eher. Handreichung zur Frauenordination in der Nordkirche. Nordkirche, gibt es da auch schon wieder Konflikte oder was? Scheinbar, Nordstaaten gegen Südstaaten. ja. Aber Handreichung klingt auch stark nach Fotos von Spielen. Nee, das ist ja was ganz anderes da oben. Ach so. Da geht es um die Ja, okay. Frauenordination. Ja, und diese Geschichte hier von der Neuen Züricher Zeitung, hier von dem Deutschland-Korrespondenten von denen, dem Herrn Serau, ist mir sonst überhaupt nicht über den Weg gelaufen. Und der beschreibt hier halt eine Szene, die sich zugetragen hat, wohl in Thüringen, wo ein, ich glaube, Afghaner war es, glaube ich, ja, halt in der Kirche irgendwie gewütet hat, ein Kreuz beschädigt, diverse Sachen irgendwie rausgetragen hat aus der Kirche. Und die Reaktion von den Leuten wohl so halbwegs belustigend irgendwie war. Also hier wird irgendwie zitiert, wie die Polizei das irgendwie witzig fand oder so. Und verspäteter Frühjahrsputz ist hier ein Zitat von der evangelischen Kirche zu dem Thema. Okay. Und Ja, wenn er einen ja, Feudel bei hatte, ne? Der dass man Afghane, das aber. einfach so, ja, verniedlicht irgendwie. Wenn da jetzt einer irgendwie, und der soll halt auch so Sachen gesagt haben wie, ja, das ist hier irgendwie die falsche Religion halt und so, ne? Und Ja, da stand im Fließtext, stand, der hat gesagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn, hat er dem hat er dem Pfarrer erklärt. Also das war offensichtlich jemand, der nicht damit zurechtkommen konnte, dass hier Religionsfreiheit herrscht. Ja, und es wird halt so behandelt, so nach dem Motto, ach ja, das ist halt irgendwie so einer. Und ansonsten fährt man halt weiter die Geschichte mit dem Flüchtlingsschiff und dem ganzen Zeug, ne, und offene Gesellschaft und blablub und alles. Und solche Sachen, die werden dann noch nicht mal als Problem irgendwie erkannt. In Frankreich ist das doch inzwischen ein richtiges Phänomen, dass Kirchen beschädigt werden. Ja, man stelle sich, ja, ich glaube fast sogar in Deutschland dann vielleicht auch, nur es fällt halt keinem auf, weil die sich da nicht beschweren oder so. Das ist dann nur ein verspäteter Frühjahrsputz. Keine Ahnung. Für Kirchen mehr Geld. Also ja, aber stellt euch das mal, das steht hier glaube ich auch drin, wenn man das sich mal mit vertauschten Rollen vorstellt, irgendwie welche Leute, die irgendwie in die Moschee reinwandern und da was rausholen oder so. Also da wird SEK sofort ja, mit Scharfschützen auf dem Dach stehen. Ja, da hätten wir wahrscheinlich die große Diskussion darüber, wie der Rechtsrutsch hier in der Gesellschaft mal wieder sich zeigt oder so. Jo. Und die Leute nicht klarkommen, irgendwie mit der Vielfalt oder was weiß ich nicht was. Ja, ich meine, wenn nichts kaputt ist, ne, ist ja okay, das ist eigentlich was mit Humor nehmen. Aber... Der war was kaputt, der hat diesen Kreuz zerstört und das war sogar ein altes, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da ist schon, also das war, also es ist nicht gerechtfertigt, dass sie das so verniedlichen, absolut nicht. Mhm. Ja, die Bibliotheken, die sind zwar nicht wirklich, wie soll man sagen, die sind zwar nicht wirklich sortiert nach Sachen, die jetzt irgendwie genehm sind und nicht, aber es fällt schon auf, so wie der Artikel hier jedenfalls schreibt, dass da auch sich dieser Virus eben breit macht von dem, was wir jetzt sozusagen zulassen, was die Leute lesen und was sie nicht lesen. Da gibt es halt bestimmte Bücher, die nur irgendwie in der Bibliothek selber gelesen werden dürfen. Die werden dann nicht ausgeliehen oder so. Die dürfen dann nur in bestimmten Räumen gelesen werden und sowas haben sie auch geschrieben. Also es macht sich auch im Kleinen irgendwie breit offensichtlich. Fand ich jetzt keine besonders bemerkenswerte Meldung, aber irgendwie schon auch ätzend, wenn man es dann im Alltag so trifft, ne? Es dann im Alltag so einen trifft. Dass man sozusagen ja auch da eingeschränkt wird eben, was man lesen darf, was man, ja, was veröffentlicht wird und so weiter. Ganz abgesehen davon eben, dass ja auch Dinge eben nicht veröffentlicht werden, ne, die dann auch nicht in der Bibliothek stehen können. Und daher auch eine Auswahl passiert von Leuten, die möglicherweise auch befallen sein können. Das wäre aber natürlich eine andere Beweisführung nötig. Hier ist es erstmal von den Bibliotheken und das finde ich eigentlich schlimm genug. Ich denke, es ging so hauptsächlich um die Stadtbibliotheken, die städtischen Bibliotheken. Dass da die Mitarbeiter gemäß ihrer staatlichen Vorgaben sozusagen da die Einschränkungen vornehmen würden. Ja. Nicht angemessen eigentlich. Naja, wenn schon auf der Buchmesse diskutiert wird, wer seine Bücher bewerben darf und wer nicht. Warum nicht auch im Kleinen? Gibt sicher ein paar Selbsternannte. Die sagen, das kommt mir hier nicht rein, Jordan Peterson, das können sie gleich draußen auf den Haufen mit den Brennstoffen werfen. Und vielleicht haben die Leute ihre Meinung halt aus dem scheiß Spiegelartikel in dem Peterson als rechter Brückenbauer dargestellt. Das sind halt diese Kreisläufe, die das immer weiter zusammenziehen. Und das sind ja auch die Nachweise, die man so bekommt, wenn man mal nachfragt, wo denn der Glaube so und so herkommt oder so. Ja, dann stand es halt im Spiegel oder so. Stimmt zwar nicht, aber ja. Ja, stimmt zwar nicht, Gamergate, stimmt zwar nicht, aber... Ne, steht ja überall. Ist immer die gleiche Taktik, es steht ja überall. Ja. Und in den Bibliotheken steht es halt nicht mehr. Das, was die Gegenseite sagen könnte. Ja, es steht dann da teilweise eben noch, aber wie gesagt, du kannst es dann nicht mitnehmen, du darfst es nicht kopieren, etc., etc., ne? Nimi! Wir nehmen jetzt irgendwie so in die schlüpfrige Hip-Hop-Ecke oder was ist das für ein Foto? Ja, keine Ahnung. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Freundlich aber gucken ist was anderes, ne? Offenes Fenster kann ich das auf nicht. Jeden Fall. Schwester ja. L. Ja, beim Fernsehen brauchen sie auch irgendwie so Gesichter, die was Besonderes die haben. Journalistin und Ärztin. Guckt euch den Kerner an mit seinen riesen Ohren. Ich lese nach einer rassistischen Bildkampagne, ich könnte kotzen. Ja. Zwei rassistisch. Was ist das für ein Medium? Das ach, ist das ist von ihr selber, Zeitung. Okay. Von ihr selber, ja. Aber dieser Anlesetext ist natürlich nicht von ihr, sondern der ist von der Berliner Zeitung. Ne? Mhm. Also. Der Anteaser-Text oder was? Ja, ja, klar. Mhm. Und ja. Also diese Überschrift und so, das suchen, ja, die, suchen die sich ja von der Zeitung dann aus, wie sie das da aufdingsen. Ja, und ja, was über dieses Ärzte-Ding angeht und so, also ich lese gerade dieses Buch hier, Clash of Civilizations, von dem Huntington heißt das, glaube ich, aus 90er Jahren. Und da geht es halt eben darum, also eigentlich um ganz viele Sachen auf der Erde, halt Entwicklung und so. Und der beschreibt das halt immer als verschiedene Zivilisationen, die da miteinander konkurrieren. Und es gibt dann halt auch in verschiedenen Ländern so eine Spaltung, wo sich halt verschiedene Gruppen dann zu unterschiedlichen Zivilisationen zugehörig fühlen. Und er beschreibt halt eben auch eine islamische Zivilisation in diesem Buch. Und was er da unter anderem auch sagt, das ist aus den 90er Jahren, ist, dass in diesen Ländern, wo es so so einen Rutsch gegeben hat in Richtung Islamismus, dass da so Leute also gebildete Leute, zum Beispiel Ärzte, wohl einen großen Anteil daran haben, an solchen Entwicklungen. Und da muss ich dann direkt hier an die Nemi denken, die ja auch eine Ärztin ist. Und nicht nur das, sondern auch, dass wo Frauen einen relativ hohen Bildungsstandard haben, dass es da auch leichter umsetzbar war. Hm. Das war auch eine seltsame Erkenntnis. Ja, es ist ein sehr interessantes Buch auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht durch, aber jetzt gefällt es mir schon sehr gut auf jeden Fall. Also und es geht auch wirklich weit. Also dieses Ding mit dem Islam, das wird da auf jeden Fall immer rausgestellt, aber es ist tatsächlich nur ein geringer Teil eigentlich von dem ganzen Buch. Er beschreibt eigentlich ganz viele von diesen Zivilisationen, die er da sieht oder die es da gegeben hat und so. Und wie die sich so darstellen und behaupten und auch mit Kommunismus und so. Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Ich werde da vielleicht auch das nochmal vorstellen, wenn ich es durch habe. weil ich habe es halt erst so zur Hälfte durch. Aber das ist, da musste ich auf jeden Fall dann sofort an die Nemi denken, hier mit diesen Beschreibungen von dem Islamismus. Und ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall einiges dran. Und das war aus 90er Jahren auf jeden Fall. Und da gab es halt diese Dinge schon, die man objektiv sich angucken konnte. Und so viel zum Thema. Das ist ja alles nur eine Verschwörung oder irgendwelche Theorien von irgendwelchen Verschwörungstheorien, Leuten, Rechten, was weiß ich nicht was. Also bisher kann ich eigentlich nur sagen, dass dieses Buch total objektiv sich Entwicklung anguckt. Und da sieht man solche Dinge halt, die sind alle schon geschehen. Das ist nichts irgendwie könnte, sollte, würde oder so, sondern das sind halt Sachen, die schon gelaufen sind. Ne? Irgendwelche Gesellschaften, die sich da zum Islamismus hin entwickelt haben, Iran und so. Naja, auf jeden Fall die Nemi spricht hier und schiebt jede Verantwortung weg. Die Bild-Zeitung ist schuld und die Honigwabe ist schuld und die Rechten sind schuld. Kampagne, Demontage. Also vielleicht einen besten Hinweis darauf, wie antisemitisch sie nun ist oder nicht, geben durch die Slogans, die sie da angeblich geliked hat oder so. Da guckst du dann nochmal nach. Das war da irgendwo mittendrin. Für meine Teilnahme an der Demonstration habe ich mich frühzeitig in einem Spiegel-Interview entschuldigt. Ja, das war übrigens das mit Stille am anderen Ende der Leitung. Sie ja, genau. Weint. Ja, das war das. Warst du da auch erst 14 oder wieso? Beim Spiegel-Interview, ne. Nee, ich meine jetzt bei den Demos von früher. Nee, 14 war doch die von der Grünen Jugend. Ja, schon. Ich möchte dazwischendrin nur noch mal anmerken. Deutschland, du musst dein Denken ändern. Ja, wenn man die Texte denkt, die geschrieben hat für die Täter und so weiter. Also. Aber all das hat. Also das Vertrauen mangelt ja eigentlich. Es darf auch nicht das Recherchen von Zeit Online zeigen. Diese Kampagne dezidiert rechten und rechtsextremen Foren wie der Honigwabe und auch Gegenstimme TV von langer Hand vorbereitet worden war. Von langer Hand vorbereitet. Hatten wir denn jetzt der Langer damit zu tun? Wir hatten das Thema Honigwabe. Wir hatten letztens erst den Artikel, wo einen Tweet von einem Journalisten, wo er gesagt hat, nee, diese Fotos hab ich schon länger und habe die auch schon abgeglichen. Also ja, weiß nicht, ob das die Honigwabe organisiert hat. Was davon langer Hand vorbereitet in 30 Anführungsstrichen, also nee, die Leute gucken sich dein Verhalten seit Jahren an. Das ist. Ja, eben, das steht doch eh sowieso in der Öffentlichkeit. Da brauchen wir nicht groß beobachten oder so. Das ist immer wieder auf irgendwo. Und da ist nichts vorbereitet, sondern die Leute gucken es sich seit Jahren an und fragen sich, warum es niemand problematisiert. Mhm. Und jetzt ist es mal geschehen. Na, also das ist das, was da passiert. Ach ja. Jetzt ist sie raus beim WDR, aber wo hat sie ihr neues Zuhause gefunden? Das ist schon fast Ironie. Ja. ZDF bei Funk. Bei immer Funk, noch. Ganz genau. Ja, also da hat sie ja nicht ihr neues Zuhause gefunden, hat sie immer noch ihr Zuhause. Ja, aber naja, vielleicht kriegt sie ja jetzt noch mehr Fördergelder irgendwohin gesteckt. Ja, damit nicht, dass meinen sie Ärzte, ihr Vorgehen, bei dem sie den Antisemitismusvorwurf kursiert, im Kampf gegen Muslime instrumentalisieren. Wisst ihr Bescheid? Ja, ich meine, den einen oder anderen Punkt hat sie gehabt, aber es war nicht viel. Das war wirklich nicht viel. Ich finde auch, dass sie ganz, ganz, ganz guten Schreibstil hat, aber es entschuldigt alles nichts. Ne? Ist auch lustig, dass das hier von der Instrumentalisierung des Antisemitismus gesprochen wird, wenn diese Frau sich sofort auf antimuslimischer Rassismus zurückzieht, wenn jemand was gegen sie sagt. Ist ja irgendwie schon ein bisschen ironisch. Plumper Hass auf muslimische und palästinensische Menschen ist das, wenn man sie speziell für ihre Sachen kritisiert. Das ist nur plumper Hass. Ja, man gehört, dass das einfach schon zu oft geklappt mit der Masche bei ihr. Ne? Das ist einfach schon zu oft recht gekriegt damit oder so. Man kritisiert damit nicht nur sie, man kritisiert ja auch die anderen Arschgeigen, die auf der Al-Quds-Demo waren. Da kann man dann schon schnell sagen, ja, die kommen alle aus Palästina, das ist Rassismus. Wenn man das so richtig versteht, was sie hier sagt, dann sagt sie ja im Prinzip damit, dass ihre Position quasi einfach nur Palästinenser sein ist. Ne? Da gehört das halt alles dazu. Weil das ist ja quasi während sie halt die wiederum Quintessenz des Ganzen. Den Deutschen die Position Deutscher sein abspricht. Es ist bei ihr irgendwie immer so ein verzerrtes Spiegelbild, was sie macht. Ich meine, warum ist sie, wenn sie Palästinenserin und stolze Palästinenserin und all das, warum ist sie nicht in Palästinensien? Ja, der Holger von der Mediatheke hat dann auch gemeint, dass sie ja im Endeffekt in Deutschland geboren ist, deutsche Staatsbürgerin ist und dass es insofern halt eben auch komisch ist, dass sie jetzt hier so einen Artikel schreibt und da irgendwie schreibt, ich bin hier Palästinenserin und so ist das nun mal. Weil, holt mich hier raus. Ja, ja, ich meine, ich finde, die kann eben schon eigentlich auch Israel kritisieren, meinetwegen, aber das ist ja eine Frage der Wortwahl, der Thematik und sowas, ne? Und auch hier dieser billige Vorwurf, die Deutschen würden Antisemitismus auch bei Gewalt gegen Juden halt immer Muslimen in die Schuhe schieben. Ich meine, das ist nun mal so, dass die Täter bei solchen Taten in den letzten Jahren halt nun mal überwiegend halt muslimischen Hintergrund hatten und da beißt die Maus keinen Faden ab, nämlich das ist keine, es ist nicht Missbrauch eines Missstands, auf diesen Missstand hinzuweisen. Das kann nicht sein. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was sie ja komplett aussparen und was in diesen ganzen Sachen dazu auch eigentlich nicht angesprochen wurde. Das ist zum Beispiel das Ganze, was hier die Zara von Tichys Einblick alles da nochmal halt ausbuchstabiert hat. Also diese ganzen Sachen jetzt mit Funk und den Datteltätern und dieses ganze Zeug, da wird sich hier nicht mit keinem Wort zu geäußert. Das kommt ja auch noch alles mal obendrauf, ne? Also die ganze Scheiße mit ihrem Poetry Slam und dieses ganze Zeug, das ist ja auch noch alles Ja, dazu. Es aber ist ja. provozieren ist ihr von Gott gegebenes Recht und da darf keiner irgendwie sich hinterher angegriffen Es ist ja fühlen. bei Weitem nicht nur diese Teilnahme an dieser Demo, wo sie ja dann auch nur meint, dass sie da teilgenommen hat, aber nichts gerufen haben soll oder so. Und dann irgendwie sich dafür entschuldigt und dann aber weiterhin noch irgendwelche Sachen geliked hat, gerade vor kurzem. Ja, also das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und das ist ja auch das im Endeffekt, wo sie dann hier jetzt gesagt haben, jetzt ist Schluss. Hier bei Media ist zu lesen. WDR trennt sich endgültig von Nemi El-Hassan. Hier fehlt irgendwie ein G, aber gut. Wenn die Überschrift einmal steht, ist es auch schwierig, die zu ändern, wird die nicht mehr so Naja, ich war auch frech und habe es archiviert. bejubelt. Vielleicht ist das mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Aber Endgültig. wenn sie hier schon so Es muss schick irgendwas machen Türkisches sein, wie endgültig. Macher-Doppelpunkt-Innen, dann Endgültig. können wir auch, oder Macher-Sternchen-Innen, dann können wir auch das endgültig hier stehen lassen. Vielleicht ist das ja auch einfach nur. Vielleicht ist der endgültig ein Türke und die Nemi El Hassan kommt aus Palästina und der hat dem gesagt. Das ist endgültig. Endgültig. Ja, auf Witzig. jeden Fall das Statement vom WDR war halt eben, das Vertrauen ist nicht mehr gegeben. Und da haben sie jetzt Wochen für gebraucht, um das festzustellen, dass das Vertrauen nicht gegeben ist. Ja. Ja, Glückwunsch. Ja, Letztes das ist eine, war. glaube ich, eine nette Formulierung für das mit der Demo wäre in gut Ordnung gegangen, aber diese Nummer mit dem Like für irgendwelche Terroristen, die aus dem Gefängnis ausbrechen, das geht halt nicht. Aber übrigens, es gibt keine Cancel Nee. Culture. Ja, ich dachte, das ist die einzig wahre Cancel Die rechte Cancel Die Culture. rechte Verlass es Cancel zwischen Bildkampagnen im Internet von Schlomo Finkelstein organisiert werden. Ja. Weiter heißt es, ausschlaggebend sei Verhalten in den sozialen Netzwerken und der Umgang damit gegenüber dem WDR. Relevante Informationen, wie zum Beispiel das Löschen von Likes, erfuhr der WDR erst aus den Medien, obwohl er mit Nemi El-Hassan im intensiven Austausch war. Dies hatte von Beginn an das Vertrauensverhältnis belastet. Mach das mal als Nemi, normaler sie muss auch Mitarbeiter irgendwie gehorchen, vor. Nemi, sonst geht das alles nicht. Ja. Ja. Ja, ich weiß, ich meine, was macht es jetzt bei Funk weiter? Das, was du vorher auch gemacht hast, ja? Provozieren, ja? Ja, die ist mit Disney im Gespräch über Findet Nemi. Ja, genau. Ist dir das auch aufgefallen, dass es Nemo vorgeschlagen wird, wenn er Ich es dachte, Aladdin eintippt? innen Oh je, oh je, oh je, oh je. Doch dann kam das Geschichten zweite. aus 1001 Tag. Mit dem Der zweiten Kurzdemo. ist man besser. Ja, und hier gibt es einen Bildartikel, also wahrscheinlich hier wieder so eine Kampagne. Die Bild nimmt natürlich auch das Kopftuchfoto. ZDF will Skandalmoderatorin weiter beschäftigen. Das mit dem Bindestrich muss natürlich sein bei der Bild. Aber ja, trifft es auf jeden Fall. Und ja, das ist hier ein Artikel von einer gewissen Judith Zirwitsch-Bassat. Noch nie gehört den Namen, aber Wohnt bei euch, ne? so ist das jedenfalls, nachdem der WDR eine Zusammenarbeit mit Nemi El-Hassan wegen Antisemitismusvorwürfen in Frage stellte und schließlich beendete, stellte das ZDF sich hinter die Moderatorin. Sie wird weiter für das funkbetreute Format Der Fall tätig sein. Das ist irgendwie so ein Crime-Doku-Gedöns. Ja, da würde ich sagen, kannst du eigentlich auch nicht viel kaputt machen, oder? So gesehen, pff, ja, lass dann da Ja, aber schreiben in oder einem halben lass. Jahr versuchen die wieder, die irgendwo in die vordere Reihe des Das Betriebsrat ab. Das ist so sicher wie das Amen in der könnte Kirche. die Gefahr dabei sein, ja. Das Das finde ich teilte nicht. der Sender am Donnerstag auf Bildanfrage mit. Die betreuende ZDF-Redaktion stehe im engen Austausch mit der Autorin und sieht aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit keinen Anlass, an ihrer journalistischen Professionalität zu zweifeln, heißt es. Grundsätzlich gelte, wer eindeutig und öffentlich das Existenzrecht des Staates Israels in Zweifel zieht oder sich antisemitisch äußert und dies nicht glaubhaft revidiert, kann nicht für das ZDF oder Produktion des ZDF arbeiten. Aber scheinbar die ganze Nähe zu Islamisten ist vollkommen egal. El-Hassan nahm vor einigen Jahren an antisemitischen Hassdemonstrationen teil, unterstützte noch vor wenigen Monaten anti-israelische Beiträge auf Instagram mit einem Like. Darunter befinden sich Parolen wie Anti-Zionism is a duty oder From the river to the sea, Palestine will be free. Die für die Auslöschung des Staates Israel stehen auch Beiträge, BDS-Kampagne, die zum Boykott und so weiter wurden von ihr unterstützt. WDR legte... Ja, den Rest wissen wir ja schon. Und dann hier in der gleichen Folge von Freitag, wo wir eben schon den Herrn Mansour hatten, der vernünftige Sachen gesagt hat, ging es dann auch nochmal hier darum, um das Nehmi El-Hassan-Thema. Ja, und wurde auch vernünftig drüber geredet, finde ich. Und passiert ja leider sonst nicht. Also, ich meine, es muss ja nicht nur die Bild machen, ne? Also, mir wäre das ja schon lieber, wenn das alle möglichen Leute machen würden, wenn das vielleicht auch ja, mal Zapf oder so, die ja sich angeblich da dem Bericht über Medien irgendwie verpflichtet fühlen, ne? Und genauso halt eben die ganzen Sachen mit diesen ganzen Organisationen und den Datteltätern. Und der Begriff Datteltäter ist übrigens auch gefallen in der Bildgeschichte jetzt hier. Also das war schon relativ vollständig, auf jeden Fall. Aber ja, es geht dann halt einfach so weiter und es geht ja schon irgendwie und die Leute, ja, das wird dann alles so ein bisschen verwischt und verschwommen und das ist dann halt irgendwie die Rassismuskampagne und eigentlich ist das ja nur eine stolze Migrantin, die sich hier behauptet und der böse Mehrheitsgesellschaft vertreten durch Frau Bassert von der Bild-Zeitung und solche Leute, ne, so den üblichen Urdeutschen. Ja, aber man kann ja froh sein, dass mit der Bild überhaupt irgendjemand da seine Stimme hat. Ich meine, das ärgert die Woken ja auch so ein bisschen, habe ich schon gemerkt. Verschiedentlich. Aber ja, ansonsten wird ja auch niemand gehört. Ich meine, vor einem halben Jahr war das alles noch anders sozusagen. Das war noch ein bisschen schlimmer, fand ich jedenfalls. Ja, ich meine, haben wir ja oft genug drüber gesprochen, ne, dass diese Geschichte halt eben wirklich wichtig ist und man kann halt nur hoffen, dass sie sich da auch so repetitiv, wie das auch sein mag, ne, also klar, hier Nachrichtengeschäft ist halt schnelllebig und es kann ja nicht jeder eine alte Pommesbude sein, wo man das Fett lange nicht mehr ausgetauscht hat, wie wir hier und nach Jahren immer noch über dieselben Sachen jeden Sonntag hier irgendwie reden, aber es tut mir leid, die Sachen sind halt immer noch aktuell, ne. Da muss man halt am Ball bleiben und das hoffe ich halt eben da auch, ne, dass man halt diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten lässt, dass man da halt den Druck aufrecht erhält, dass man das weiter thematisiert und ja, das nicht unter den Teppich kehren lässt, nicht verjähren lässt, diese Geschichten. Es sei denn natürlich, die Leute haben halt wirklich einen Sinneswandel, aber das sehe ich halt bei der Dings überhaupt nicht, weil das ist halt eine Null unter eine Null-Entschuldigung eigentlich, dieses Ding von wegen so, ja, ich habe da damals mitgemacht und habe mir nichts bei gedacht und so weiter und jetzt gibt es hier irgendwie eine Kampagne gegen mich und ich bin aber trotzdem stolze Palästinenserin und meine Familie ist damit verbunden und was so viel heißt wie, ja, in Wahrheit stehe ich immer noch voll dahinter, hinter dem ganzen Und entschuldige ich mich auch damals schon mal, das muss ja nicht nur sein. Aber nervt mich bitte nicht damit weiter und lasst mich hier mal schön... Lass mich immer schön weitermachen. Auch wenn ich mein Kopftuch mittlerweile abgelegt habe, bin ich eigentlich immer noch eine Islamistin, glaube ich halt schon. Versuche es jetzt eher auf dem legalistischen Ding irgendwie so alles zu normalisieren, weil es ja nur Unterdrückung ist und seid mal nicht so oder so. Tja, ich weiß nicht, ob die großgläubig ist, aber okay, wirklich wäre es natürlich. Ja, garantiert. Also ich meine... Also früher gab es da ja auch gar keinen Zweifel. Sie meinte ja jetzt, dass sie von dieser blauen Moschee da irgendwie weg wäre. Ach so. Aber na, was ich halt gerade meinte, dieses Ding, dass da halt so Ärzte und alle möglichen Leute, intelligente, gebildete Leute gerade diesen ganzen Islamismuskram vorantreiben, das ist wirklich ein Ding, was man in der Geschichte schon feststellen konnte, beobachten konnte. Und das sehe ich halt bei ihr da auch. Das war, glaube ich, von Mars. Ja, hier haben wir das Programm einer Fachkonferenz, die diese Woche gelaufen ist. Vertrauen im Zeitalter KI-gestützter Bots und Fakes. Herausforderungen und mögliche Lösungen. War eine Konferenz, die ist veranstaltet worden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Ja, was interessant ist, ist der 9.45 Uhr ist das, glaube ich, der Tagesordnungspunkt. Oder nee, noch, ja gut, wenn du ein Stück runterscrollst, dass man diesen Teil 1, wie sieht die Problemstellung aus, ganz sehen kann. Da ist nämlich noch ein Panel unten drunter, das hätte ich gerne im Blick für die Zuschauer. Das war eigentlich das, was ich interessant fand. Genau, zwischen vorgetäuschten Mehrheiten und dem Recht auf Anonymität. Wie schützen wir den politischen Diskurs in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie? Und ja, gut, kann man schon mal, finde ich insgesamt schon mal ein bisschen so interessant, so vorgetäuschte Mehrheiten, Recht auf Anonymität, das Ganze so schon recht kämpferisch aufzumachen. Und dann guckt man unten genau und dann findet man Frau Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung, wo ich mich dann auch frage, aha. Dann gibt es also noch einen Herrn von der TH Nürnberg, eine Dame vom Karlsruher Institut für Technologie und den Herrn von Futur 1, das habe ich mir mal angeschaut. Futur 1 ist ein progressiver Think Tank. Jetzt fragt man sich halt, warum sitzen auf einer Tagung des Justiz und Verbraucherschutz und Wirtschaft und Dings, da sitzen die auch schon. Und zwar zu zweit auf einem Panel mit zwei Wissenschaftlern, zwei Aktivisten. Sitzen da und können, wahrscheinlich hat die Frau Raphael davon erzählt, wie schlimm das ist, wenn die Rechten irgendwie auf Spieleplattformen neue. Haben die sich ja so hochgearbeitet in den Jahren in dem Ministerium, was das ist. Ich finde es halt erschreckend, dass das jetzt aus dem Käfig des Familienministeriums entkommen ist, das Ding. Das erinnert mich an die Gender Studies. Ja, aber das Justizministerium hatte ja die Stiftung damals schon im Zusammenhang mit Facebook zu tun. Ne? Also das war ja auch schon vom Justizministerium, damals noch mit dem Justizminister Herrn Maas. Was macht der eigentlich? Von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Ja, ist ja kommissarischer Außenminister im Moment. Ne? Wahrscheinlich in Zukunft dann, keine Ahnung, was für ein Minister. Irgendwas werden sie schon. Ich finde, was ihm gut stehen würde, wäre so Liftboy im Reichstag, so in einer schönen Uniform. Das ist allerdings auch passend, ey. Ja. Bling. Genau, ich muss, mein Lift kommen. Tschüss. Darf ich Ihre Koffer nehmen? Ja, das war es eigentlich schon. Interessant, wo das hinwuchert, so. Ja, und das. Okay, das ist jetzt hier, das hätte ich eher so vielleicht für Comic Relief oder so am Ende. Das war so ein bisschen, das habe ich gelesen und musste, es ist auch schon aus dem September, jetzt nicht ganz, ganz frisch, weil wir doch immer über Toxic Masculinity sprechen. Hier haben wir eine 74 Jahre alte Dame aus Japan. Ja, die hat vier ihrer Partner umgebracht mit Cyanid. Sie hat in der Druckerei gearbeitet, da gibt es Cyanid für bestimmte Sachen. Sie hat sich einfach so ein bisschen was abgefüllt in einem Beutel und hat es in ihrer Topfpflanze vergraben. Merkt ja keiner. Genau. Geil. Und dann hat sie über Dating-Plattformen vermögende Männer gesucht und hat den, war natürlich auch ältere Herrschaften, klar, aber die waren alle Feuer und Flamme von ihr. Toll und wollen wir heiraten und all die Dinge. Und irgendwann haben sie dann halt, wie alte Leute so sind, haben die oft Pillen genommen. Und eine von den Pillen war dann halt, hat die Dame vorher ausgewechselt, hat ihr Beutelchen aus der Topfpflanze geholt, hat vorsichtig die Herzmedikamente in den Abfluss geschüttet und dann. Cyanid. Klar, wenn so eine 74-jährige Witwe wird, da fragt keiner groß nach. Genau. Wenn die ein zweites Mal Witwe wird, auch noch nicht. Beim vierten Mal dann schon. Ne? Beim vierten Mal haben sie es erwischt. Genau so ist es gelaufen. Krass. In Japan werden relativ wenig Obduktionen durchgeführt, normalerweise. Also, und wie gesagt, wie du es gesagt hast, man hat sich gedacht, ja, alte Leute, ne? Mhm. Ja, den vierten, da ist es dann ein bisschen arg auffällig geworden, zumal sie auch halt dabei gut verdient hat. Also Man spricht von, warte mal, wo war die komplette Zahl? Ungefähr, also die Schätzung zwischen 4,5 und 7,3 Millionen Dollar äquivalent in Yen, okay, hat sie insgesamt bei der Nummer eingenommen. Und dann wirklich ganz trocken, dann kommen die Angehörigen und sagen, ja, oh, schlimm und so und so. Und sie, am nächsten Tag ist sie einfach weg. Und sie haben auch rausgefunden, dass sie schon lange, bevor sie die Leute vergiftet hat, wieder auf den Chat-Plattformen war und schon die nächsten klar gemacht hat. Okay. Ja, toxische Männlichkeit, meine Damen und Herren. Über das Wort vielleicht nochmal nachdenken, weil das hier ist ja nur im wahrsten Sinne des Wortes Toxic Femininity. Eine Frau, die die Waffen einer Frau einsetzt, um ihre Opfer zu vergiften. Ja, aber gierig geworden. Und dann nur Männer kommen auf so einen Unsinn. Ne? Wenn nur Frauen an der Macht wären, wie hier die. Das hat ihr bestimmt alle eingeredet oder so. Gibt es dieses Phänomen eigentlich auch bei Männern, dass Männer ihre Frauen umbringen, mehrmals hintereinander? Nur so, weil ich habe gerade überlegt, das ist ja irgendwie so ein Phänomen, was man nur von Frauen kennt. Ja, nicht, guck mal, es gibt ja schon diese Stereotype auf Gott. Heiratsschwindler und klar. Das Stereotyp vom Heiratsschwindler, der die alten Damen umgarnt und dann bei Agatha Christie schubst er die dann von der Yacht oder so. Ja, okay, das gut, Agatha Christie, okay, da habe ich noch ein bisschen Bildungslücke wahrscheinlich. Und hier wurde auch gerade im Chat gefragt, ist das dieser Maskulzid? Von dem man immer hört, im Gegensatz zu Maskulzid, ja, stimmt, wir müssen das jetzt auch so nennen, seit diesem Fall, der war so. Menizid. Maskulzid. Androzid. Menschizid. Und noch was Frauen öfter machen als Männer. Oh Gott, Infantizid. Ja, genau. Könnt ihr euch noch daran erinnern, vor einem Jahr ungefähr, ist doch die Frau in Solingen, das meine ich. Genau, hat doch 5 ihrer Kinder umgebracht, oder 6. 5 ihrer 6, genau. Nur der 11-Jährige hat überlebt. Und die kommt jetzt, weil sie überhaupt keinen Grund geliefert hat, dass man irgendwie ihre Strafen mindert oder so, für lebenslang und plus Sicherungsverwahrung hinter Gitter. Boah, fand ich einfach ein krasses Urteil. Ist sicher selten, dass das einer Frau so passiert, einer Mutter. Die haben ja meistens irgendwas mit Verzweiflung und so weiter. Haben sie ihr wohl auch zugestanden, aber die Art und Weise war dann doch irgendwie zu abgezockt. Ne? Naja, also Sicherungsverwahrung habe ich hier nicht gelesen in diesem Artikel und dass sie irgendwas zugestanden haben, habe ich auch nicht gelesen, sondern besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Ja, genau. Und das bedeutet, dass sie quasi keine Berufung oder keine Strafverkürzung zu erwarten hat. Also dass sie jetzt wahrscheinlich absitzen muss. Achso, ja, nach 15 Jahren auch nicht rauskommt. Ja. Ja, das ist für mich das Gleiche wie und Sicherungsverwahrung. Die soll wohl eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gehabt haben, steht hier drin, aber volle Schuldfähigkeit haben sie trotzdem festgestellt. Ja. Und deswegen haben sie da auch. Das ist auch richtig so. Das und, ist ja so. Du kannst nicht, du kannst auch in einem Psychiater. Was? Sie hatte eine marxistische Persönlichkeitsstörung? Nein, narzisstisch. Narzisstisch haben die anderen. Geht aber oft Hand in Hand. Alles, was dir gehört, gehört mir. Das ist bei Narzissten auch so. Ja, auf jeden Fall soll das wohl so gelaufen sein, dass sie irgendwie ein Social-Media-Posting von ihrem Ex, also dem Kindsvater, gesehen hat, mit seiner neuen Freundin und dem dann wohl geschrieben haben soll, dass er seine Kinder nie wieder sieht, dann halt eben die Kinder umgebracht haben soll und dann wohl gesagt hat, dass dass da jemand gekommen wäre, der sie bedroht hätte und sie gezwungen hat, diesen Chat abzusetzen, halt von wegen, du siehst deine Kinder nie wieder und dann die Kinder umgebracht hat. Und in dem Verfahren hat sie sich überhaupt nicht geäußert, zu gar nichts. Und ist ein bisschen sehr konstruiert, ne? Dass da irgendwie jemand gekommen sein soll, noch zusätzlich. Ich kenne es aber auf jeden Fall so, dass Sicherungsverwahrung irgendwie das ist, wenn 15 Jahre abgelaufen sind und du nicht rauskommst, dass das dann Sicherungsverwahrung heißt. Aber ja, das war nicht so wörtlich genannt. Trennung von Fakten und Kommentar. Ja, das hier ist vom Presserat der Schweiz, der eine sehr komische Webseite hat, aber ist auch ein bisschen zerschossen wahrscheinlich durch das Archiv. Und hier geht es um die am 28. Januar 2021 veröffentlichte Neue Zürcher Zeitung in der Rubrik Meinung und Debatte einen mit Gastkommentar angekündigten Text unter dem Titel Jenseits des Regenbogens mit dem Untertitel Die Zahl von Kindern, die ihr Geschlecht wechseln wollen, nimmt weltweit zu. England macht nun eine beispielhafte Kehrtwende in der Behandlung angeblicher Transkids. als Autorin wird Birgit Kelle genannt. Und da haben sich halt Leute jetzt hier beschwert beim Presserat der Schweiz. Und der Presserat der Schweiz hat dem aber nicht stattgegeben. Und die Leute haben sich beschwert, weil sie gesagt haben, hier die Menschenwürde wäre da gefährdet jetzt oder nicht beachtet mit diesem Artikel von der Birgit Kelle. No, und die Quellen wären nicht in Ordnung und die da ja von dem Artikel halt, also keine Quellen da quasi. Und das Ganze wäre natürlich auch diskriminierend. Also gab es mehrere Beschwerdeführer, die da unterschiedlich von diesen Dingen teilweise auch ähnliche oder die gleichen Sachen da jetzt gerügt gesehen haben wollen. Aber im Endeffekt hat sich die Neue Zürcher Zeitung dazu geäußert und der Presserat hat das dann alles abgewiesen. Und also die Behauptungen von der Kelle werden alle richtig gestützt mit Bezügen halt auf Quellen. Und unter anderem hat die Kelle halt gesagt, dass ja, dass jetzt, wenn irgendwelche Pubertätsblocker da genommen werden von den Kindern, dass sie dann praktisch in 100% der Fällen dann später sich da auch umoperieren lassen werden wollen. Das geben die Zahlen her und das ist halt belegt mit Quellen, dass diese Pubertätsblocker zur Folge haben, dass die Leute steril werden, ist belegt mit Quellen, dass sie zur Folge haben, dass ja halt diese Sachen, die normalerweise in der Pubertät passieren, nämlich Bildung halt von den Menschen zum Erwachsenen, von den Knochen und den Sexualdingern, was man ja auch dadurch unterbinden will und so, dass das halt alles dadurch halt durcheinander gebracht und auch vom Kopf her und so. Und dass das halt nicht mal eben so geht, sondern halt wirklich Auswirkungen hat, das ist halt auch belegt. Medizinisch natürlich eindeutig, dass ja diese Pubertät ja nicht umsonst passiert. Und dass da ja Dinge ablaufen, die damit halt eben durcheinander gebracht werden, ist halt eine Tatsache. Und insofern kann man da auch nicht davon reden, dass das unbelegt wäre oder einfach nur eine Behauptung von ihr, die keinen Bezug zur Wirklichkeit irgendwie hat oder einfach nur irgendwie wäre, um zu diskriminieren oder so. Das mit der Diskriminierung haben sie halt abgewiesen, weil im Endeffekt ja die Kelle nicht geschrieben hat, dass es überhaupt keinen Transmenschen geben würde oder so, sondern sie hat ja nur problematisiert, dass man halt eben bei diesen Kindern da schon direkt da mit Pubertätsblockern und so weiter drauf geht und dass man es quasi komplett tabuisiert oder unmöglich macht, irgendwas anderes zu machen, als halt eben positiv zu sagen, ja, ne, wenn einer kommt und sagt, hier, ich glaube, ich bin irgendwie trans, dass man das dann so haben will, dass alle nur schreien, Hurra, und das ist auf jeden Fall so und hier sind deine Pubertätsblocker und du musst diese Identität jetzt komplett annehmen und es kann nicht sein, dass du jetzt vielleicht nur wegen der Pubertät irgendwie ein bisschen durcheinander bist oder so und dass sich das mit der Zeit wieder gibt, was halt bei vielen Leuten tatsächlich der Fall ist, auch da wieder, wenn man sich die Zahlen halt anguckt, ne, in der Vergangenheit war das halt so, dass sich diese bei vielen von diesen Leuten, die da solche Dinge halt geäußert haben in so einem Alter, dass halt später sich dann alles erledigt hat und dann gemerkt haben, dass sie vielleicht doch einfach nur homosexuell vielleicht sind oder so und nicht trans. Und das sind auch alles wieder Dinge, die man objektiv beobachten kann in der Vergangenheit schon und die sich jetzt alle verändern mit diesem ganzen neuen, man kann gar nicht früh genug die Leute da mit irgendwelcher Chemie vollpumpen, damit sie dann da ja, und das feiert man dann irgendwie als Fortschritt und so weiter und so fort. Ja. Und ja, also können die Leute praktisch dann auch irgendwie das sozusagen nicht mehr hinter sich lassen, wenn sie das sich dann körperlich verändern, dann haben sie das auch verewigt sozusagen. Ihr geistiges Problem, wenn das jetzt dann die Ursache ist. Das ist, ja, das ist aber auch so ein Problem, dass man dann festschreibt. Ich meine, können Ärzte auch zum Beispiel ablehnen, das so zu behandeln? Es sollte doch möglich sein, dass sie sagen, nee, mache ich nicht oder so. Ich gebe dir keine Pillen. Naja. Auf jeden Fall ist es wieder so ein Ding, wo jetzt auch alle, das wird jetzt auch bei der Ampelgeschichte halt interessant werden, weil es da ja auch diverse Ansichten dazu gibt, Und dass ja auch der Zeitgeist alles so in Richtung von wegen, ja, das, da kann man ja gar nicht früh genug Ja sagen und da sollte man am besten überhaupt gar nicht dran Zweifel ausüben, weil das bedeutet ja einfach nur Diskriminierung und so, quasi genau die gleichen Dinge, die hier halt angebracht werden und dann hier abgeschmettert werden. Weil es halt eben, weil es nicht stimmt halt, ne? Und das ist auch mit Quellen belegt. Und das kann man sich objektiv angucken. Und dieses ganze Gedöns, das jetzt so auf so eine Moralebene zu heben und so zum Absolut zu erklären und dann direkt mit Menschenwürde anzukommen und Diskriminierung und so, das ist wirklich eine Fehlentwicklung. Und das wird dafür sorgen, dass da Menschen ihr Leben ruiniert bekommen, ihre ganze Entwicklung ruiniert bekommen. Und auch da wieder. Ja, das, vielleicht gibt es auch so eine Art Gegenbewegung, dann, dass sie irgendwann das Ganze verbieten, wie in Polen oder so, ne? Die stellen das so dar, als wäre die Keller halt einfach nur böse oder so. Und auch, ich habe ihre Bücher da halt gelesen, ich finde die alle vernünftig argumentiert. Und ich finde das auch nicht. Ich finde das, also, ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie da jetzt einen Hass schiebt auf irgendwen oder so. Sondern ganz im Gegenteil, ne? Also, es ist eigentlich. Ja, man möchte die Leute ja bewahren davor, dass sie da unter die Räder kommen von so einer Ideologie halt, ne? Und ja, aber es wird halt alles so hingedreht, so als wäre das jetzt nur ja, die Bösen halt so, die den guten Leuten da ihre Würde nicht geben und sie diskriminieren wollen und so nur falsche Dinge behaupten. Ja. Uns gemeint. Ja, und das hier war ja ein Artikel, den Mammon gefunden hat. Und es ist ein sehr langer Artikel. Hier geht es um das Bundesverfassungsgericht mit der Entscheidung zum dritten Geschlecht. Und dieser Artikel ist klasse. Also ist richtig interessant. Der nimmt das hier alles auseinander, die ganzen Experteneinschätzungen, die da vom Bundesverfassungsgericht eingeholt worden sind. Und diese Unterüberschriften fangen hier immer an mit XY versteht nicht, was los ist hier. So, BVG weiß nicht, wovon er redet. Bundesärztekammer weiß nicht, wovon sie redet. Ja, wissen nicht, wovon sie reden, weil sie es vorhin nicht definiert haben. Ne? Psychologie weiß nicht, wovon sie redet. Ethikrat kann nicht Worte von Dingen unterscheiden. Ethikrat verwirrt den Begriff. Ethikrat identifiziert sich mit Unbekanntem. Woher kommt das Spannungsverhältnis? BVG irritiert über Biologie wie über Diskriminierung. Und es ist wirklich bezeichnend auf jeden Fall. Angebliches Diskriminierungsproblem ungelöst. Also nur das dritte Geschlecht, was es nicht gibt. Und es wird hier hergeleitet mit Dingen, die Blödsinn sind. Und ja, wo man halt aus einem angeblichen sozialen Geschlecht oder irgendwie einer Fehlbildung irgendwie ein drittes Geschlecht machen will, was aber biologisch vollkommener Humbug ist. Und dann irgendwie meint, liege dann eine Diskriminierung vor. Und das halt eben dann auf Basis von irgendwelchen Psychologen und die halt irgendwelche und Ethikraten und so, die halt mit Sprachblabla ja, irgendwelche Dinge postulieren. Eine Geschlechtsidentität mit einzutragen in den Pass halt sozusagen, weil es eben nicht dasselbe ist wie ein Geschlecht. Mit der Realität nichts zu tun haben, ja. Und das ist dann angeblich eine Diskriminierung, die sich aber nicht nachweisen lässt, die man dann aber jetzt so entschieden hat. Und ja, das liegt halt daran, weil du da unter anderem eine Frau Bär hast, wo ich ja bei ihrer Veranstaltung in Hannover war und die dann so Sachen sagt wie, hier, wer die Butler nicht liest, der ist uninteressant und so. Und die Butler ist eine, die komplett aus dem luftleeren Raum halt eine komplette... Alles ist flüssig, nichts ist festgeschrieben, Auflösung aller Kategorien, diese Quertheorie da mit vertritt. Und das ist halt eben dieses Ding, was sich so eine Richterin da auf die Fahne geschrieben hat als politischen Punkt und wo sie von den Grünen da unterstützt wird, die das natürlich auch so sehen. Und damit wird dann bei uns rechts recht gemacht, recht gesprochen und das irgendwie postuliert auf Basis von Bullshit. Und das ist bei unserem Verfassungsgericht so geschehen. Und das wird hier ganz genau gezeigt halt in diesem Artikel. Deswegen ist es ein sehr guter Artikel. Und ja, sowas hier, ne, das ist was, wo man sich mal drüber unterhalten kann, was hier strukturell in diesem Land, ne, falsch läuft. Und nicht irgendwelcher Blabla über, ja, eventuell sehen ja alle irgendwie die Leute als Gruppe falsch und bla blub und bla. Hier geht es um konkrete Dinge, ne? Und die da falsch verstanden werden, absichtlich falsch verstanden werden, aus ideologischen Gründen falsch verstanden werden, womit aber Tatsachen geschaffen werden im Recht, ne, wo man ja alles irgendwie sagen kann. Du kannst ja sagen, hier im Recht, ne, da gibt es jetzt das dritte Geschlecht und das müsst ihr jetzt alle respektieren. Ob das jetzt so ist oder nicht so ist, das spielt dafür ja keine Rolle. Die können das halt so festschreiben und ist das so. Und genau das ist halt eben auch geschehen. Und in diesem Artikel wird das halt vernünftig verargumentiert, was da halt schiefgelaufen ist bei dieser Einschätzung. Und diese ganzen Sachen auch ausformuliert, ne? Da könnt ihr jetzt genau sehen, worauf das halt basiert. Und na, der Kaiser hat keine Kleidung an, ne? Also der ist wirklich nackt und das sieht man hier halt in diesem Artikel wirklich ausbuchstabiert und deswegen unbedingt bookmarken, auf jeden Fall lesen, Riesenempfehlung von mir und auf jeden Fall guter Fund, Marmon. Ja, wird nicht verraten, was der ist. Von Demo für alle habe ich das. Hab ich Newsletter, okay. Ja, genau, abonniert den mal. Queere Menschen in Polen sollen unsichtbar gemacht werden. Technologischer Durchbruch in Polen. Die haben persönliche Tarnfelder entwickelt. Polnisches Parlament stimmt für Anti-LGBT-Gesetz. Ach nee, doch nur so. Ich dachte schon, das wäre interessant. Ja, es ging ja hauptsächlich, glaube ich, um die Unterrichtung in solchen Dingen oder so in Schulen und so weiter. Das haben sie jetzt dann doch wohl, zumindest schreibt der Tagesspiegel, das so ein bisschen ausgedehnt. Beziehungsweise der Tagesspiegel dramatisiert das auch etwas, indem es dann da so schreibt. Ob das wirklich so hart ist, wie das da beschrieben wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es ging eher darum, da den Kindern irgendwas zugänglich zu machen oder so. Ja, verfügbar machen ist, glaube ich, irgendwie verboten. Das ist vielleicht ein bisschen hart. Aber ja, gut, wenn es um Kinder geht, ist es eben Jugendschutz. Ne? Kann man alles begründen, denke ich mal. Hat man bei uns auch versucht, ne? Pornoseiten zu sperren mit Begründung Kinderschutz oder Jugendschutz und so. Die Polen machen das jetzt und die werden sich damit in der EU, denke ich mal, auch in Ärger einfangen. Weiterhin so noch mehr Ärger sozusagen, als wir eh schon haben, wegen dieser Geschichten. Ja, ich bin gespannt, wie das so weitergeht, ob die sich da durchsetzen können. Es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, in Polen ist es, glaube ich, kein Backlash, die sind ja schon immer so sozusagen so gewesen. Aber es gibt einen Eindruck von dem, was man mit einem Backlash erwarten könnte, ne? Das Ding ist, du siehst zwar hier eine Menge Leute, aber das ist wahrscheinlich irgendwo in Warschau. Und da gibt es halt dann eine Menge Studenten und Leute und so, aber der Rest von Polen ist so tief konservativ. Ja. Also ja. Sie gehen sogar Leute in die Kirche oder so ab und also, zu. Ne? Die möchten nicht, dass ihr Staat dekonstruiert wird, bin ich mir relativ sicher. Und die werden solche Sachen auch im Zweifelsfall robust in Schach halten, glaube ich, in ihrem Land. Das war in ganz Osteuropa, glaube ich, so. Ja, es ist die Frage, was das heißt. Ne? Also wie gesagt, die Zugänglichmachung zu Kindern, für Kinder ist eben so eine Sache. Das kann man sicher einigermaßen begründen oder so, aber darüber hinaus wird es dann schon schwierig. Ne? So, freiheitlich sollten die sich nicht zu sehr entfernen. Nicht. Ja, aber ist es ja auch nicht so, dass also du hast keine Akzeptanz. Vor allem in den ländlichen Gebieten hast du halt wirklich, glaube ich, da würde ich als Schwuler, Pole oder Deutscher halt auch nicht hinfahren wollen und das offen ausleben wollen. Erinnert mich das jetzt irgendwie an Little Britain oder so? Ich bin der Einzige. Nee, als einziger Schwuler im Dorf ziehst du am besten nach Warschau, denke ich. Ja, genau. Also, oder noch gleich nach Berlin. Aber, also, ich sehe das Klima in Polen noch nicht so weit, dass das hier, ohne harten Druck von der EU, unter der eher die Mitgliedschaft von Polen zerbricht, glaube ich, als die konservative, reaktionäre teilweise Einstellung der Polen. Die wollen nicht schon wieder von irgendeinem Moloch regiert werden. Das ist das größte Problem. Die hatten Russland lang genug und die sehen immer mehr, dass die EU halt ähnliche Züge annimmt, glaube ich. Ja, wir haben sie das wohl mit ordentlicher Mehrheit auch verabschiedet. Also es scheint wirklich so, dass auch nicht nur eine Partei das wohl will. Ja, in Ungarn war es so ähnlich. Ja, Z fragt in Vertretung anderer Männer oder Frauen oder so, wie das dann so ist, warum Männer nicht so gerne penetriert werden. Kann man sich auch nicht überlegen oder so. Es ist ja ein Bezahlartikel, ich habe noch einen Ausriss davon gesehen, ein Foto. Da hieß es irgendwie, der befragte Sexualtherapeut Stefan Moschner. Ich glaube, das ist alles hier drin, oder nicht? Das ist doch schon komplett. Jetzt müssen wir. Oh, ich hatte noch einen Bezahlartikel gesehen. Ich konnte den nicht lesen. Also, ja, das hier Archiv ist alles drin, ja. Ja, geil. Klasse. Ja, also der meint auf jeden Fall, es sind alles Geschlechterklischees. Ja, genau, es sind die bösen Klischees, die uns davon abhalten, uns irgendwas einzuführen. Und die Leute müssen sich mal mehr miteinander unterhalten und mal überlegen, ob sie da nicht mal mit experimentieren wollen. Und natürlich wird er das alles auch noch in der Sexualkunde irgendwie, Sexualpädagogik, sexuelle Bildung von Anfang an. Man sollte schon in der Schule eine Sprachfähigkeit für Körpergefühle und später dann Erotisierung schaffen. Was? Sexualität kommt wie Gegenwind durch Konservatismus oder besorgte Eltern. Aber lass dich mal von deiner Freundin mit einem Dildo in den Arsch poppen. Weil das ist ja das, was er hier will. Dabei ist die Bildung sehr essentiell für die Persönlichkeitsentwicklung. Also los hier mit dem Dildo. Man stelle sich vor, es gäbe schon in der Schule ein Fach, das Bindungskunde heißen würde und aufklärt, wie man den Dildo bindet, Sexualität auch in Beziehungen spricht. Damit würde man Tabus und Scham abbauen. Und das weißt du dann, Moschner, du weißt das dann, wie wir darüber zu reden haben oder was und was andere Leute dann irgendwie machen und so. Und dann kommt das Kind nach Hause und spricht in der schulischen Sprache und die Eltern sind entsetzt oder was. Ja. Und vor allen Dingen, also ich habe also zu diesem... Gerade auch bei dem wachsenden Anteil von Menschen mit muslimischem Hintergrund in unseren Schulen. Wenn die den Eltern erzählen, was der liebe Herr Moschner ihnen so alles erzählt. Ja, aber das ist doch alles nur die Kolonialismus, der denen das erzählt hat, dass das schlecht ist. In Wahrheit machen die das doch selber alle gern. Ja, also auf jeden Fall, ich habe bei diesem Kram auf Twitter jetzt auch viele Frauen da gehabt, die auch alle gesagt haben, dass diese Popo-Geschichte jetzt auch bei Frauen jetzt nicht gerade so populär ist und dass es eher so ein Nischending ist und dass es vollkommener Humbug ist, jetzt irgendwie da mit Geschlechterklischees anzukommen. Mhm. Also, und ich meine im Endeffekt auch hier wieder, ne, also das ist alles so eine verkopfte Scheiße, wo die hier so gesellschaftliche Dinge draus machen, die dann irgendwie mit Bildung in der Schule irgendwie aufgebrochen werden müssen oder so. Anstatt dass man es einfach sich ganz normal überlegt, so halt, diese Sexualität ist nun mal zur Fortpflanzung irgendwie, dafür gibt's die halt. Und Wunder, oh Wunder, wollen dann die Leute ihre Geschlechtsorgane am besten ineinander stecken, ne, und brauchen da keine Geschlechterklischees oder irgendwelche konstruierten Quark hier. Die sind einfach fasziniert von der Geometrie. Ideen dann irgendwie, wer da was, wie, wo, wie, tralala, ne, aber das ist halt wieder dieses Ding, dass diese Leute halt alle glauben, ja, es ist ja eher alles nur konstruiert, es ist eher alles nur Machtverhältnis und dass man sich das nicht sonst so wohin steckt, das ist ja alles nur, weil die Gesellschaft so ist, wie sie ist und nicht halt eben, weil die Fortpflanzung nun mal so funktioniert, ne? Und nicht so funktioniert, wie ihr das hier irgendwie meint, Klischee. Und nach dem Akt treten dann Anton Hofreiter und Ricarda Lang hinter dem Vorhang hervor mit so Wertungstafeln und sagen dir, wie gut du warst, feministisch gewesen. Ist alles nichts mit Fortpflanzung zu tun. Wir müssen bis ins letzte Private müssen wir das alles reglementieren. Anders geht's nicht, sonst wird kein Kakao draus. Sonst ist es nur kakaohaltiges Getränkepulver in Milch. Das ist alles irrelevant. In der Schweiz heißt es jetzt, hat der Köppel jedenfalls erzählt, dass man sich das Geschlecht frei wählen könnte. Kostet dann 75 Euro oder Franken, Entschuldigung. Und hier wird dann auch darüber berichtet, dass auch der Mutterbegriff mal wieder irgendwie in Frage steht. Ja, was willst du auch mit Mutter und Vater, wenn er sowieso mit den Geschlechtern das auch egal ist? Ich habe mich noch gefragt, ob man dann vielleicht auch irgendwie, wenn man sich zu einer Frau erklärt, ob man dann auch eher in Rente gehen kann. Bei uns wäre das ja dann so, ne? Im Prinzip. Aber das sind, ich weiß nicht, wie sie das geklärt haben. Am Ende von diesem Artikel, dass das ja durchaus auch insofern, weil sie in der Schweiz ja auch dieses Ding mit der Wehrpflicht richtig heftig ist, ne? Also da kannst du ja teilweise richtig legal die Leute diskriminieren, also die Männer diskriminieren, wenn die nicht Wehrpflicht gemacht haben. In der Schweiz ist das ohne weiteres möglich. Und das ist ja halt ein geschlechtlicher Unterschied bei denen im Recht, den man nicht so einfach auflösen kann. Außerdem schreiben sie ja auch schön, dass es wohl da auch einen Unterschied gibt zwischen Witwen- und Witwerrente. Und die Witwenrente, die fällt wohl um einiges größer aus als die Witwerrente. Und auch das wäre ja halt ein Unterschied dann, ob man das jetzt einfach geschlechtslos quasi umwandelt. Ja, wie wohl nicht erwartbar dann, dass sich irgendwelche Frauen zu Männern erklären, ne? Eher umgekehrt. Das sind dann die politischen Anreize, die man so setzt. Ja, das mit diesem Erklären steht hier jetzt nicht drin. Hier nee, das habe ich von woanders, das stimmt schon. Ja, das hast du auch von Viertel nach acht, ja. Ja, genau, von Köppel, habe ich ja gesagt. Genau, ja. Der macht auch immer gute Beiträge eigentlich, mag ich auch richtig. Ja, aber erstaunlich, dass das da so läuft, ne? Fand ich schon auch irgendwie, ja, bemerkenswert, habe ich mir dann gemerkt. Es ist wieder die Verdrehung, ne, dass alles frauenfeindlich ist. Sie wollen es zwar unbedingt linksgrün mit der Mobilitätspolitik, aber sie finden es dann doch irgendwie schlecht. Ne? Das Streichen von Parkplätzen zwingt Pendler zum Umstieg auf das Fahrrad oder auf Öffis. Gerade für Frauen stellt das eine enorme Herausforderung dar. Da war ich eigentlich schon fertig mit dem Artikel. Dachte aber nur so die Vogler ist doch normalerweise eher aus der anderen Richtung unterwegs. Okay. Ja. Es gibt halt immer was zu meckern, ne? Also wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Ja, ist sie nicht auch Mitglied in irgendeiner Frauen-NGO? Die Dobler? Kann schon sein. Ich glaube. Aber ja, ich meine, das ist halt das Ding. Also Lastenrad, Anna. Hol dir ein Lastenrad und dir die Kinder rein ins Lastenrad und dann ordentlich in die Pedale treten. Die Lastenräder fahren alle bei uns alle mit Akku und so. Dann klappt es auch mit der Verkehrswende. Aber es ist schon wahr, ne? Also dieses Ding, dass man sagt, kein Auto mehr, dass da Familien auf jeden Fall am meisten von betroffen sind, das glaube ich schon. Und das kommt mir in dieser ganzen Besprechung halt auch nicht so richtig vor. Und das, was ich gerade als Witz meinte, das ist ja eigentlich, das wird ja wirklich so gefordert. Also dass man einfach sagt, so, ja, du hast kein Auto mehr, hol doch einfach ein Lastenrad. Da kannst du auch den Familieneinkauf reinpacken und dann irgendwie die Kinder und so, ne, pack die einfach ins Lastenrad. Da gibt es auch dieses Bild hier von den Grünen, von diesem Plakat, wo da die ganze Familie im Lastenrad sitzt und so, ne? Und dann ist Zukunft einfach, 4.0, ey. Ich meine, so kann man das Sozialsystem natürlich auch entlasten, indem die Kinder einfach ins Lastenrad vorne setzen. Ohne Helm am besten in den zweirädrigen Dingern, am besten zwei, drei vorne rein. Stimmt, ne? Sind die auch bald abgefahren. Abjedet in den schönen Straßenverkehr. Schon in die Knautschzone reingesetzt. Straßen. Ja. Fahrradwege überall. Ui. Da waren ja die SUVs schon eine gute Erfindung sozusagen, weil die Stoßfinger, die sie da anfangs noch viel dran hatten, die waren ja so richtig auf Kinderhöhe, ne? Kinderkopfhöhe. Neue Studie zeigt das Alter eigentlich, was aber irgendwie keiner wahrhaben will, dass nämlich Männer eher im Arbeitsleben in frauendominierten Berufen benachteiligt werden als umgekehrt. Es gibt eben da weniger Bewerbungen. Ich habe ja auch letztens noch so ein Beispiel aus dem Bundestag, glaube ich, wie die Präsidentin gewählt werden sollte und dann kam die so durch Zufall an den Job oder so. Also den Frauen fällt das dann eben auch mal ein bisschen zu. Die werden dann gerne mal gewählt. Auch vom Handwerk und so. Die meinten das doch alle, dass sie unbedingt eine Frau brauchen. Weil genau. Wenn der nächste Bundeskanzler ein Mann ist und der nächste Bundespräsident oder der alte Bundespräsident ein Mann ist, dann muss doch wenigstens der Bundestagspräsident eine Frau sein. Na, hallo? Das sind ja schon diese Ideen, die sie dann leider eben haben. Und im Endeffekt haben sie mit den ganzen Vertretern da jetzt auch lauter Frauen. Der einzige Mann ist Kubicki. Und Kubicki ist natürlich auch männlich für drei Männer, ne? Wir kommen die Frauen bei den Handwerkern gut an und so, das ist alles gar kein Problem. Schwieriger wird es dann für die jungen Männer, wenn sie irgendwo in eine Pflege wollen oder also in den Verkauf, EDV oder. Und so, das haben sie ja schon drin, aber das ist halt auch das, was sie hier in diesem gegenderten Artikel am Ende noch schreiben, so nach dem Motto, ja, das passt aber alles nicht und das ist total schlechte Umfrage. Weil sie dann meinen, dass sie ja hier gar nicht auf den Bau und so berücksichtigt haben, ne? Wo sich wahrscheinlich auch überhaupt keine Frauen A bewerben und B halt eben wegen dem Unterschied von der Kraft, ne? Also EDV, da brauchst du keine Kraft. Das kann auf dem Bau gibt es auch andere Regeln, die dürfen auch nicht so viel tragen und so, ne? Ist so. Die können nicht so viel tragen. Also. Ja, das ist was ganz anderes, das darfst du doch nicht laut sagen. Aber die dürfen auch nicht. Das muss man aber laut sagen. Bauverordnung oder so. Das wäre auch Quatsch. Also wenn die das da so mit ermittelt hätten, dann würde es wirklich das ganze Ding halt verschieben. Weil dann würden sie halt eben sagen, so, ja, hier in den typischen Männerberufen ist haben die Frauen es aber auch schwer. So, mal nett, dass sie den Bauch rausgelassen haben. Und Da dann wollen sie auch könnte nicht man es halt hin. angreifen, indem man halt eben sagt, ja, das geht halt nicht. Ne, das ist halt nicht machbar. Aber diese anderen Berufe sind ja machbar für die Männer. Jetzt die Frauenberufe sind ja machbar. Jo, jo. Und Wollte auch nicht. Die Berufe, die sie jetzt genommen haben, die eher typische Männerberufe sind, die sie mit reingenommen haben, die sind ja auch machbar für die Frauen. Und die haben da halt keine Benachteiligung, so wie es umgekehrt halt ist. Und insofern haben sie es ja vernünftig aufgebaut. Aber hier natürlich in diesem gegenderten Artikel, da findet man es halt falsch. Ja, Spiegel kann die Sachen auch nicht sagen lassen, wie sie sind. Ne? Labor Ja, kommen wir kurz nach Amerika. Labor Law. A white man awarded $10 million in damages is a reminder that employers can't discriminate in the name of diversity. Ja, wir hatten schon öfters den Fall, dass wir einen Manager hatten, der aus voller Inbrunst das Diversity-Lied gesungen hat und die Leute nach Diversity-Prinzipien auch ins Unternehmen geholt hat und diese ganzen Diversity-Offices gegründet hat und dann am Ende selber gefeuert wurde, weil es einfach ein alter weißer Mann war. Und hier haben wir einen ähnlichen Fall. Allerdings ist der Herr hinterher vor Gericht gegangen und hat halt dagegen geklagt, dass er gefeuert wurde, nur weil er ein alter weißer Mann war. Weil der Herr hatte exzellente Arbeitsberichte, stand kurz vor seinem 5-jährigen Firmenjubiläum, war, wie gesagt, aktiv in der Antidiskriminierungsszene unterwegs ja, sagt auch nach seinem Gewinn vor Gericht, ja, ich vertrete das weiterhin. In fact, I'm still a strong advocate for those programs that continue at Novant. Sein Anwalt sagt, the strong irony was in his termination, his strong belief in and actions toward diversity and inclusion. He is not an angry white man. Also, wie gesagt, ein Gericht in North Carolina hat im Endeffekt jetzt festgesetzt, ja, auch weiß ist geschützt. Ja, also, on the issue of reverse discrimination, we know that white is a race and male is a gender, both protected by Title VII and equal to any other race or gender. So, es wurde nämlich in dem Gerichtsurteil von der Firma auch quasi bestritten, dass es sich hier um Race Discrimination gehandelt hätte, weil, ne, gegen Weiße gibt es das ja nicht, ne, weil das ist ja systemimmanent, also gibt es Diskriminierung nur aus einer Position der gesellschaftlichen Stärke heraus und als weißer Mann hatte er natürlich sowieso immer diesen inhärenten Vorteil und deswegen kann er gar nicht diskriminiert werden. Schön, dass Aber das kriegt realitätsferne man auch Behauptungen dahin. wenigstens vor Gericht dann mal ein bisschen Kritik, ja, auf Widerstand stoßen, ne? Ja, also, Nein. ja, und nochmal, trotz, dass er jetzt halt die 10 Millionen Compensation da vor Gericht erstritten hat, plus alles, was er halt an Gehalt noch nachgezahlt bekommt, und Gehaltsverlust, sagt er, dass er natürlich weiterhin voll dahinter steht und pro Diversity ist und er beglückwünscht die schwarze Frau, die jetzt den Job in der hat, den er vorher hatte, aber auf seinem Geld besteht er trotzdem. Ja, kann so Ja, eine ja. Firma auch mal die Grätsche machen, ne, mit solchen Kosten plötzlich. Ja, es ist ein pharmazeutischer Hersteller gewesen in North Carolina. Also Pharma, ja. Eine interessante Umfrage. 34 of white college students lied about their race to improve chances of admissions, financial and benefits. Ja, die Datenbasis dieser Studie ist erstmal, da wurden 25.000 Leute gescreent und daraufhin wurden 1250 ausgewählt nach gewissen Kriterien, dass die halt bei der Universität waren und da gab es noch ein paar andere Kriterien, die vielleicht nicht so ganz transparent waren. Also vielleicht die Ergebnisse mit ein bisschen Zurückhaltung, aber trotzdem sehr interessant. Du kannst ein bisschen runterscrollen, da haben wir die schönen Tortendiagramme und so weiter. Da sehen wir, dass 48% der befragten männlichen Studenten sich selber einer ethnischen Minderheit zugerechnet hat, die nicht den Tatsachen entsprochen hat. So, und 16% der weiblichen Studenten haben das gemacht. im Endeffekt ist das ein ziemlich hoher Prozentsatz. Das lässt sich damit erklären, dass halt bestimmte Studiengänge nicht nur Noten beschränkt sind in Amerika, sondern halt auch gewisse Quoten für Minderheiten vorgesehen sind, beziehungsweise wenn man Minderheitenpunkte hat, man halt, wie gesagt, wirklich bevorzugt wird. Da können wir jetzt zur nächsten Grafik runtergehen. Hier sehen wir aufgebrochen, welche ethnischen Angaben getätigt wurden von den Leuten. Ne? Also man muss ja schon irgendwie was nehmen, was vielleicht irgendwie optisch nahe liegt. Deswegen haben sehr viele sich als Native American bezeichnet. Ich erinnere mich da auch noch an so eine gewisse, sehr bekannte amerikanische Politikerin, die das auch gemacht hatte, Elizabeth Warren, ne, Pocahontas, sag ich nur. Und manche Leute haben halt gesagt, dass sie einen schwarzen Hintergrund haben, oder also afroamerikanisch oder afrikanisch. Rachel Latino, Latino wird, liegt ja auch nah, haben auch einige gesagt, und Asian Pacific Islander, also ja, Pacific Islander, halt so asiatisch. Hawaiianer oder so, ne? Ja. Ja, finde ich schon ganz interessant, dass halt das ganze System von Bevorzugung, ne, die nennen das ja auch Affirmative Action, nicht Gleichstellung wie hier, sondern Affirmative Action, die sind da ein bisschen ähnlicher, hat halt dazu geführt, dass die Leute halt ihre Vorteile darin suchen, so in die Studiengänge reinzukommen, ja, weil sie es sonst vielleicht nicht schaffen würden oder halt die Angst haben, dass andere Leute lügen und sie selber da nicht reinkommen. Es ist schon ziemlich starkes Stück. Und nochmal, repräsentativ ist es sicherlich nicht unbedingt. Das ist zwar eine sehr große Datenbasis gewesen, die die hatten, aber wie gesagt, die Auswahlkriterien sind mir nicht so ganz klar gewesen. Außer, dass es halt Leute waren, die tatsächlich studiert haben. Ja. Aber interessant und schon sehr schade. So eine Studie würde mich interessieren in Deutschland. Ich meine, in Deutschland gibt es ja nicht so viele Vorteile, aber ich weiß nicht, es gibt ja gewisse Studiengänge, die auch bevorzugt Frauen irgendwie einstellen. Ja, ganz allein dieser Student Franco A., der als syrischer Student. Ja, ja, genau. Du kannst dein Geschlecht wechseln und. Stimmt, da war ja noch was. Ne? Mhm. Eine Frauenförderung beantragen oder so. Ach ja, das war doch nur ein Kompliment. Du siehst, du hast aber schöne Haare. Oder was wurde da gesagt? Diskriminierung hinter freundlichen Worten. Das ist aber jemand misstrauisch, ne? Das spricht für Misstrauen. Offene Diskriminierung kann man benennen. Was aber tun, wenn sie sich hinter freundlichen Worten verbirgt? Unsere Autorin schreibt an all jene, die es nicht so meinten. Da muss ich mich auch schon wieder an Kevin Spacey erinnern, ne? Killing with Kindness. Ich schreibe Ihnen, der Dame im blauen Pullover, die vorhin in der dritten Reihe saß, ja genau da, links von mir aus gesehen. Ihnen, die sie mich fragten und sich dabei interessiert nach vorne beugten. Ich würde gern wissen, wann Sie denn bei uns in Deutschland angekommen sind. Oder sind Sie das vielleicht nie bei uns angekommen? Ich schreibe Ihnen, der Dame, ich schreibe Ihnen bei uns, dem Uns, zu dem ich gleichermaßen gehöre wie Sie. Ich schreibe Ihnen, weil Sie bei weitem nicht die Einzige sind, die diese Frage formuliert haben, die Sie interessiert fragen und nicht merken, was die Frage auch sagt. Ich schreibe Ihnen heute nach dieser Lesung, nach dieser Frage, ich schreibe Ihnen, weil sich die Formulierungen häufen und weil immer mehr Menschen auf mich zukommen, die diese Formulierungen genauso treffen wie mich. Wo kommst du her, ha? Wo kommst du her? Ja, wo kommst du her? Bist du ein guter Junge? Wo kommst du her? Bist du denn auch angekommen? Warte, wo bin ich da? Ankommen, ein Verb. Angekommen, ein Verb, das Abgeschlossenheit suggeriert. Ein Prozess, der zum Glück seinen Abschluss gefunden hat, hinter sich gebracht, abgelegt, vergessen, reingewaschen vielleicht. Und wer wäre ich dann? Ohne meine Geschichte, ohne diesen Hintergrund, jetzt manchmal Vordergrund, in der Hoffnung, ihm das Abgeschlossene, das Abzulegende, das Problematische zu nehmen. Bei uns angekommen, sagten sie, und ich antwortete stolpernd, möchte ich das sein? Angekommen? Und wie kann ich irgendwo angekommen sein, wo ich nicht dazu zähle, nicht zu diesem bei uns? Sehen Sie nicht die Ambivalenz dieses Satzes? Liebe Dame im blauen Pullover und später fror ich ein wenig. Lustig. Später fror ich ein wenig. Ja. Ja. Dass die Leute nicht aufhören können zu fragen, wo man herkommt, wirklich. Davon wird mir immer so kalt. Schnitt zur nächsten Dame, die sich nicht mit der Realität zurechtfindet. Eine alte Bekannte von uns. Heute mal zu einem ernsten Thema. Jeden Tag Herbst in Deutschland. Der deutsche Herbst, für die, die noch etwas jünger sind. Das war damals die Zeit, in der die RAF alle in Atem gehalten hat. Aber jetzt gerade ist es Herbst wegen dem Gegenteil der RAF, dem NSU. Naja, was ist das ganz... Gegenteil? Also. Ja, mit dem, ja, auf der anderen Seite des Hufeisens liegend halt, an der gleichen Stelle, so meine ich es. Es kommt erstmal wieder, natürlich nichts kommt ohne ein Gedicht von Mai Ayim inzwischen aus. Und dann wird über die NSU referiert. Und was ich halt interessant finde, ist zu sagen hier, genau, der 4. November 2021 markiert nicht nur ein, sondern mindestens zwei Jahrzehnte Behördenversagen in Deutschland. Wobei Versagen bei diesem Ausmaß ein Euphemismus ist, dass der Verfassungsschutz trotz seiner Querfinanzierung des NSU und trotz der Ermittlungssabotagen noch weiter existiert, ist ein Skandal, dass sein damaliger Chef Hans-Georg Maaßen ganz normal für den Bundestag kandidieren konnte, ebenfalls. Ja, Hengame, der wollte den NSU haben, der Hans-Georg Maaßen, der wollte ihn haben. Der hat den, ja. Und die anderen auch. Und ich frage mich ja viel mehr, wie sie diese Leute da hinten dran kriegen sollen auf der Müllhalde. Meinst du, die verirren sich da mal hin, oder wie? Ja, und auch das ist halt für mich so ein bisschen 9-11 was an inside job. Nur wird hier nicht von Verschwörungstheorie, sondern von irgendwie selbstbewusster migrantischer Gegenkultur geredet. Nur das ist Unsinn. Bis heute sind die Behörden den Angehörigen der Ermordeten eine lückenlose Aufklärung und Konsequenzen für die MittäterInnen schuldig. Wie wenig Lehren aus dem NSU-Komplex gezogen werden, dürften etwa die Überlebenden sowie Angehörigen der Ermordeten von Halle und Hanau wissen. Was stellst du dir vor, Hengame? Einfach jeden, der irgendwie ja, jeden einsperren, bis er die Gesinnungsprüfung bestanden hat? Wir haben die Ideologie von denen nicht auf 100% gedreht und deswegen müssen Menschen sterben und leiden. Bis heute passiert nichts, um zu verhindern, dass so etwas Grausames wieder passiert. Das ist einfach gelogen, Hengame. Und ich glaube auch, dass du das weißt, aber du schreibst halt für ein Publikum, aber das befreit dich nicht davon, ab und zu mal deine Sätze nochmal zu lesen und zu überlegen, ob das der Wahrheit entspricht, was du da schreibst. Ja. Natürlich. Könnte ja auch einen vorgesetzten Redakteur geben, der das findet oder so. Und außerdem, okay. Jetzt, es hat auch schon so Sachen gegeben, Anschläge, die inszeniert worden sind, wo man das quasi mit Bekennerschreiben und so hindrehen wollte, dass es Rechtsextreme sind, aber in Wahrheit, also im Kalten Krieg halt eben, das ist mittlerweile, also das ist ein Fakt, ne? Also die haben halt probiert, da irgendwie in, was war das, dann in Frankreich, in den ehemaligen deutschen Gebieten haben sie halt, hat halt KGB irgendwie so getan, als gäbe es da irgendwie so eine Gruppe von Leuten, die da einen Wiederanschluss haben wollten an Deutschland, und die haben halt auch Anschläge verübt und solche Sachen. Also man kann das nicht einfach so sagen. Keine Ahnung. Also ich meine, die wollen natürlich daraus wieder so ein, die Gesellschaft ist halt schlimm und alle Leute finden das prima, und wenn irgendwelche Migranten umgebracht werden in Deutschland, dann schreien alle Leute Hurra, es sollten eigentlich noch viel mehr Migranten umgebracht werden und tralala, ne? So wollen sie es halt wieder hindrehen und überall, und auch schon allein diese ganze Vermischung da von diesem Psycho-Heini und der Shisha-Bar irgendwie zu so kalt agierenden NSU-Leuten, ne, die halt wirklich nur irgendwie wollen, dass da halt Leute halt umgebracht werden und so. Und Ja, finde ich unmöglich, dieses Zeug. Aber es ist schon wieder alles so, ja, mit der Gesellschaft können wir es ja machen. Ne? Hauptsache irgendwie unsere Ideologie fördern. Das ist so ein Ding, da haben wir wieder einen Ansatzpunkt, da können wir wieder ein bisschen drehen. Aber dann auf der anderen Seite sich aufregen über Desinformationen und ja, halt Vereinfachung und Pauschalisierung und solche Dinge. Ne? Aber dann wird dir der nächste Satzkomplex sehr gut gefallen. Die Strategie der Fahrlässigkeit übernimmt auch die wahrscheinliche neue Ampelregierung, die in ihrem Sondierungspapier Linksextremismus in einer Reihe mit Antisemitismus und Rassismus als Form der Menschenfeindlichkeit stellt. Wer weiß, ob der NSU bis heute aufgedeckt gewesen wäre, hätte es die Selbstenttarnung vor 10 Jahren nicht gegeben. In Deutschland ist jeden Tag Herbst. Weißt du nochmal schnell untergebracht? Ich bin eigentlich rein, aber okay. Bisschen Werbung für die linksextreme Seite untergebracht. Seid doch nicht so, stellt die doch nicht in eine Reihe mit den ganzen anderen Massenmördern, nur weil die auch Massenmörder waren. Bitte hört doch auf damit. Lass das doch. Hengame, du bist wirklich ein Juwel in der Krone der deutschen Presselandschaft. Super recherchiert, nur Fakten, keine in 20 Minuten schnell hingeschmierten Artikel, die von fehlerhaften Einschätzungen nur so strotzen. Ich bin stolz. Ich bin stolz, dass du zu unserem Uns gehörst. Und die Blame im blauen Pullover, den sitzt da links, die kriegt einfach aufs Maul für so eine dumme Frage. Jeden Tag Hengame Herbst in Deutschland. Und wir bleiben beim Thema. Mehmet Daimar Güler, Rechtsanwalt und ehemaliger Vertreter der Nebenklage im NSU-Prozess. Guten Tag, Herr Daimar Güler. Guten Morgen. 10 Jahre sind also vergangen seit Bekanntwerden der NSU-Mordserie. Welche Gefühle löst dieser Jahrestag bei Ihnen heute aus? Gefühle der Scham. Scham darüber, dass auch ich zu den vielen Menschen gehörte, die damals den Opferangehörigen nicht zugehört haben, die nicht solidarisch waren, die nicht auf die Straße gegangen sind. Aber auch, wo... Die nicht auf die Straße gegangen sind. Was soll das denn? Wegen was jetzt auch? Auf die Straße gehen und die Täter suchen, oder wie? Oder auf die Straße gehen und schreien, oh, in Deutschland ist alles furchtbar, umschmeißen, Täter. Weg. Wir brauchen keinen Rechtsstaat hier, die Leute leiden. Ja, und was sie da immer meinen mit denen nicht zugehört, das ist halt dieses Ding, dass ja ursprünglich die Ermittlungen in Richtung Clan-Kriminalität, Bandenkriminalität gegangen sind und die Leute halt gedacht haben, dass das halt irgendwelche rivalisierenden, mafiösen Strukturen da irgendwie sind, was es ja gibt. Und deswegen ist das auch nicht komplett abwegig, dass man in diese Richtung ermittelt hat. Das war, hat sich dann halt als falsch herausgestellt und ihr wollt ja jetzt natürlich wieder einen Strick draus drehen, so nach dem Motto, ja, typisch die deutsche Gesellschaft, wieder nicht wahrhaben, dass es irgendwelche Nazis gibt. Aber im Endeffekt hat sich ja hinterher auch keiner hingestellt und gesagt, nein, wir ermitteln jetzt aber nicht in die Richtung, es ist vollkommen, es geht ja gar nicht, weil wir sind ja alle gut und nur die Migranten sind ja böse und die haben sich bestimmt selber umgebracht oder... Was weiß ich nicht was. Also das finde ich auch mal unglaublich geschmacklos, dieses Hinstellen so nach dem Motto, ja, als ob das einfach keiner wahrhaben will, unbedingt, wie auch immer. Das ist halt eine Richtung, die relativ wahrscheinlich ist. Auf jeden Fall wahrscheinlicher, als dass irgendwelche Leute da ja, einfach aus Kaltblütigkeit irgendwie Leute umbringen. Das geht natürlich auch, das passiert auch, das ist ja in diesem Fall passiert, aber wahrscheinlicher ist es nicht. Wahrscheinlicher ist es irgendwelche Ja, Interessen dahinter stehen, zumindest ja. Man nachvollziehen kann oder so, ne? Ja. Geldinteresse oder ja, sowas eben. Wut darüber, dass viel über Aufklärung gesprochen wurde, aber viel Aufklärung hinterzogen wurde und so das Versprechen an die Überlebenden, an die Angehörigen gebrochen wurde, die sich einfach Auskunft darüber erhofft haben, warum der Vater, der Bruder, der Sohn ermordet wurde. In der Tat ist ja die Liste warum. Der offenen Fragen wirklich lang. Warum wurden wichtige Akten vernichtet? Inwieweit waren auch die Ermittlungsbehörden in den NSU-Komplex verstrickt? Hatten die Täter finanzielle Unterstützer? Warum ist es in einem 5-jährigen Strafprozess und in insgesamt 13 Untersuchungsausschüssen nicht gelungen, all das aufzuklären? Ja, weil es am Ende des Tages am politischen Willen fehlte. Ja, wir haben zwar Aufklärung bekommen mit Blick auf die Angeklagten. Ja, ich glaube, dass die Tat der Angeklagten, die Schuld der Angeklagten gut nachgewiesen wurde. Aber immer dann, wenn es ans Eingemachte ging, die Rolle von Verfassungsschutzmitarbeitern, die Rolle von Geheimdiensten überhaupt, also immer dann, wo auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland, der Welt auf dem Spiel stand, wurde der Staat in seinem Aufklärungswillen sehr, sehr schnell sehr lasch. Das glaube ich ihm sogar. Man hat keine hundertprozentige Einsicht in Geheimdienste. Breaking Schock. Sollten wir CNN gleich Bescheid sagen, dass die das in ihren Ticker aufnehmen. Und das wird sich rächen. Das wird sich rächen, weil hier eine Wunde geschlagen wurde, die nicht verheilen will. Und genauso wie wir heute, 41 Jahre nach dem Oktoberfestattentat in München, noch immer über die offenen Fragen dort sprechen, werden wir befürchtlich in 20, 30 Jahren uns auch mit dem NSU-Komplex beschäftigen. Dann gibt es ja zum heutigen Jahrestag tatsächlich zahlreiche Forderungen nach umfassender Aufarbeitung, auch nach Konsequenzen für die Sicherheitsbehörden. Amnesty zum Beispiel kritisiert, es gäbe kaum Verbesserungen bei der Polizei, die ähnliche Taten künftig verhindern könnten. Kaum Verbesserungen bei der Polizei. Amnesty. Es gibt kaum Verbesserungen bei der Polizei. Wird einfach so gesagt. Es gibt kaum Verbesserungen bei der Polizei. Glaubt uns, ist halt so. Amnesty sagt. Wenn die normal weiterarbeiten, ist ja doch normalerweise auch alles in Ordnung, oder wie? Ja, es gibt kaum Verbesserungen. Die Polizei muss nur rumlaufen auf der Straße und sagen so, wo sind die Rechten? Hier sind doch überall bestimmt wieder Rechte. Irgendwas machen. Aber die verschwenden wahrscheinlich kostbare Zeit damit, sich um alle möglichen Dinge zu kümmern. Aber die müssen sich doch nur um die Rechten kümmern. Teilen Sie diese Einschätzung? Na, ich will nicht schwarz und schwarz malen. Ja, wir haben positive Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Bundesanwaltschaft früher und entschlossener anklagt. Ja, Gruppe Freital, ja, Old School Society, das Oberlandesgericht in Dresden und das OLG in München haben da sehr, sehr klare und, wie ich meine, richtige Urteile gefällt. Aber im Polizeialltag hat sich zu wenig verändert, wenn überhaupt. Rassismus, institutioneller Rassismus, das sind Themen, die immer noch virulent sind. Racial Profiling ist ein Phänomen, das wir jeden Tag in Deutschland erleben. Aber weil diejenigen, die es erleben, die sind, die man nicht zur Gesellschaft zugehörig zählt, ja, die Dunkelhäutigen, die Geflüchteten, die Muslime, Menschen, die anders sind, kann offenbar die Politik damit ganz gut leben. Ja, das Verschwörungstheorie. Astreine Verschwörungstheorie. Kann die Politik ganz gut mitleben. Bullshit. Sowas habe ich mal über das organisierte Verbrechen gesagt, dann wurde ich gleich von einem Zuhörer zurechtgewiesen. Nur mal so. Dass eben ein Teil des Landes das Gefühl hat, strukturell im Nachteil zu sein. Wenn Sie vom Polizeialltag sprechen, ganz konkret, was müsste sich denn bei der Polizei, auch in den Sicherheitsbehörden, strukturell ändern, damit sich auch die Menschen, die Sie ja im Prozess der Nebenkläger vertreten haben, ja, sich vor rassistischer Gewalt beschützt und geschützt fühlen dürfen, auch durch die Polizei? Auf der einen Seite brauchen wir eine Überprüfung unserer Gesetze, so eine Art Menschenrechts-TÜV. Wir haben Gesetze wie beispielsweise § 22 Bundespolizeigesetz, die Racial Profiling Tür und Tor öffnen. Auf der anderen Seite müssen wir genauer hinschauen, wer eigentlich Polizeibeamter wird. Wir müssen Menschenrechts-TÜV. Ja. Super Idee, ne? Ja. Super Wort, ja. Ja, die Leute fühlen sich ja hier irgendwie diskriminiert. Also lass mal alles umschmeißen und lass mal irgendeine Linse von uns da jetzt implementieren, weil wir ja jetzt einfach sagen, dass ja das, so wie es aktuell ist, dass das ja eine Linse von Racial Profiling und falsch ist. Also lass mal beide Augen zudrücken, damit wir nicht mehr rassistisch sind. Und das Problem, was da war, ist, dass die Leute in die falsche Richtung ermittelt haben. Also lass mal in Zukunft in 1000 Fällen in die falsche Richtung ermitteln, weil ansonsten wäre es ja ungerecht und dann fühlen sich die Leute vielleicht irgendwie diskriminiert oder so. Und lass mal sagen, la la la la la, seid ihr migrantisch oder wie, dann geht das ja nicht und so weiter und so fort. Also hinschauen, dass, das sage ich als ehemaliger Polizeiausbilder, dass das Thema Grund- und Menschenrechte nicht nur am Anfang des Studiums einmal behandelt wird, sondern fortgehend behandelt wird, genauso wie Beamtinnen und Beamte zum Schießtraining müssen, alle 2-3 Jahre müssen sie zu einem Menschenrechtstraining. Und schließlich und endlich, wir brauchen keine Nazis und keine Rassisten in Uniform im Polizeidienst. Wir müssen Wege finden, wie man diese Person schneller entlassen kann. Und ich glaube, dass wir da an der Stelle auch einfach Führung in den Behörden brauchen, die klare Kante zeigen. Kleines Beispiel, wir haben jetzt erfahren diese Woche, dass Polizeibeamtinnen und Beamte aus Berlin es total witzig fanden, Turnübungen, Sportübungen zu machen im Stehlenfeld, dem Mahnmal zur Erinnerung an die ermordeten Juden Europas. Das ist ja, das hat nichts zu tun mit Ermittlungen von diesen Leuten. Und nur weil die da irgendwie Turnübungen machen. Und es gibt ja alle möglichen, diese ganzen touristischen Bilder und dieses ganze Ding da von diesem Stehlenfeld von allen möglichen Leuten. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd, dass das jetzt die Polizei dann ausgerechnet so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Aber tut mir leid, da ist kein... Das eine führt nicht zum anderen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das jetzt bedeutet, dass die jetzt irgendwie falsch ermitteln oder so. Oder irgendwas. Das schließt sich daraus nicht. Tut mir leid, das ist so. Und die brauchst du auch nicht entlassen deswegen. Also, das ist kein Indikator für rechte Gesinnung, nur weil die da irgendwie dieses Mahnmal nicht ernst nehmen. Also, sorry. Monate her, jetzt erfährt die Öffentlichkeit en passant durch Zufall davon. Das geht so nicht. Dadurch wird Misstrauen gegen den gesamten Polizeiapparat gestreut, wenn nämlich das Gefühl entsteht, hier laufen Sachen schief und die werden unter Verschluss gehalten, so gut es geht. Und schließlich und endlich, wir können nicht jede Woche eine neue Nazi-Chatgruppe bei der Polizei oder bei der Bundeswehr entdecken und ja, entdecken und dann, jede Woche, ja, jede und dann, Woche und dann, eine mindestens. Und dann jede Woche dann wieder merken, dass das alles Bullshit ist, was ihr da erzählt, weil mit dieser Scheiße seid ihr schon so oft auf die Fresse gefallen. Diese angeblichen Nazi-Chatgruppen, wo sich dann hinterher herausgestellt hat, das waren irgendwelche Memes oder so, die sich lustig gemacht haben über irgendwelche NS-Geschichten oder so und nicht irgendwelche Sachen von überzeugten Rechtsextremen oder so. Das ist schon oft genug passiert, dass ihr euch da hochgezogen habt an irgendwelcher Scheiße. Aber das kann man natürlich alles wieder bringen und dann irgendwie sagen so, ja hier, das muss alles sofort entlassen, wir brauchen Führung. Und halt den Leuten unterstellen, dass ja, dass da alle möglichen Staatsfeinde halt unterwegs sind. Und das kann ja auch mitunter sein, dass da welche unterwegs sind, aber die bauschen dieses Problem wirklich auch bis zum Abwinken. Und das hat auch alles mit diesem NSU-Ding nichts zu tun. Tut mir leid, da, soweit ich weiß, ist da nichts herausgekommen, dass da irgendwelche Leute jetzt gewesen sind. Also, dass es eindeutig irgendwie ist, dass da irgendwelche Nazis waren, die irgendwie gedeckt haben. Das ist alles über Verdachtsmomente nicht hinausgekommen. Aber da wollte ich natürlich einfach nicht von weg von dieser Geschichte, weil das ja nicht perfekt gelaufen ist und weil das dann so war, dass sie sich erst selber enttarnen mussten, bevor das den Leuten aufgefallen ist. Und das kann man dann jetzt wieder nehmen und irgendwie diese Generalanklage an die Gesellschaft wieder führen und so nebulöses Zeug da irgendwie quatschen, dass alle irgendwie schnell genug entfernt werden müssen. Und auf der anderen Seite dann wieder sagen, wir wollen kein Racial Profiling und solche Sachen, was sich dann für mich wieder übersetzt in, wir wollen bitte Scheuklappen aufsetzen in die Richtung, wie wir meinen, für diese ganzen geschützten Minderheiten. Ne, da wollen wir gar nicht hinschauen, weil das wäre ja rassistisch und so. Und aber auf der anderen Seite können wir allen Leuten alles unterstellen, so schnell wie es nur geht. Und wenn da mal ein paar Leute zu doof waren und irgendwie da Liegestütze gemacht haben auf diesen Stehlendingern, dann müssen sie sofort entlassen werden, weil der Faschismus wiederkehrt. Und was weiß ich nicht was. Also. Wenn auch nur, dass man auf den Stelen, dass man die nicht berühren darf oder so. Also nicht. Anschließend immer noch von Einzelfällen sprechen. Wir brauchen eine vernünftige Studie, die diesen Sachen Dingen nachgeht. Ich glaube fest an dieses Land. Ich glaube fest an den Rechtsstaat. Ja, aber der Rechtsstaat, der muss. Das ist gelogen. Also tut mir leid, nach diesem Auftritt hier kann ich nur sagen, leere Worte. Szene haben, der muss sich auch nach innen sauber machen. Und ich hätte gedacht, dass nach dem 4.11.2011, nach der Enttarnung des NSU, dieser Prozess in Gang kommt, aber der ist bis heute nicht eingetreten. Leider. Und man muss sagen, auch nach der Zerschlagung des NSU ist ja rechter Terror immer noch eine reale Gefahr. Das zeigt der Mord an Walter Lübcke. Das zeigen auch die Anschläge von Halle und Hanau. Danke für diese Auskünfte und Ihre Meinung an diesem heutigen 10. Jahrestag. Danke. Ja. Immer wieder. Hallo Hanau. Ja, hallo Hanau. Hallo Hanau. Ja, aber vor allem Hanau. Also ja. Besonders bedrückend, nachdem halt der Typ, der in Würzburg die Leute niedergestochen hat, auch wieder offensichtlich nicht in der Lage war, die Konsequenzen auch bei dem ICE-Stecher von dieser Woche, heißt es auch schon, der war schuldunfähig. Aber der Typ in Hanau, der war schuldfähig, der war ein knallharter Nazi, der hätte dem nächsten Hitler zum Aufstieg verholfen, wenn er nicht gestoppt worden wäre. Ja, während wir alle so ein bisschen darben wieder und überlegen, wie das mit den Inzidenzien weitergeht und all dem ganzen Kram und ob jetzt irgendwie Ausgangssperren für wen auch immer kommen oder die Impfpflicht, die immer wieder gefordert wird, interessanterweise immer noch, feiert die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen eine Party, nämlich die haben das Impfzentrum zugemacht und wollten in dem Fall halt mal einfach ein Dankeschön an die Leute rausgeben, die sich beteiligt haben und die da Arbeit geleistet haben. Man kennt es ja von so Betriebsfeiern. Was man von Betriebsfeiern nicht kennt, ist der Umfang. 195.000 Euro hat das Ding gekostet. Schon eine Ansage, ja. Die Inzidenz in Thüringen oder an dem Ort lag, in Erfurt, lag bei 250, als sie gefeiert haben. Also ihr wisst noch, dieses 250 so ähnlich wie das, was wir letztes Weihnachten hatten, wo keiner raus durfte und man nicht unter dem Baum, aber die Kassenärztliche Vereinigung. Neben Mitarbeitern von Impfstellen, Bundeswehrsoldaten, Fraktionsvorsitzenden, Landtagsabgeordneten und Oberbürgermeistern war auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner zugegen und konnte dort Jan Delay lauschen, der unter anderem mit anderen Show-Acts da eingeladen war. Man muss natürlich fairerweise noch dazu sagen, dass die Leute, wenn die da alle geimpft waren und dass sie ja meinen, dass diese Impfung halt eben zu dem Zeitpunkt natürlich alle gedacht haben, dass damit halt alles wieder in Ordnung ist und so. Also so ganz vergleichen mit von einem Jahr. Ja, wir wissen aber trotzdem auch, dass vorher schon Sachen aufgetreten sind, wie ich sag nur Berghain, wo auch irgendwie so ein Test gemacht wurde und dann waren von den vollgeimpften Leuten halt auch ein paar Infektionsträger. Ist ja egal, aber ich finde es ein bisschen zynisch halt. So, Jan Delay und also muss man das so feiern? Hätte es nicht irgendwie, keine Ahnung, sowas gibt was zu essen und man hört ein bisschen Musik und trinkt ein paar Bier auf Kosten und hat da so ein Dankeschön, aber eine Party für 200.000 Euro mit irgendwie einem Star, der allein schon einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag als Gage mitnimmt. 60.000 kostet der mindestens pro Auftritt, habe ich gerade sogar nachgeguckt, auf Eventportal. Ist das nötig? Ist das vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Geschichte nötig? Also feiert man da überhaupt oder sollten Feiern vielleicht ein bisschen weniger pompös ausfallen, weniger aufgeblasen. Ich weiß es nicht. Nur wenn die Gäste Schecks mitbringen über 9.999 Euro. Dann geht das. Ja, und halt was Landtagsabgeordnete und Oberbürgermeister und so. Toll. Schön. Tja. Kommen wir von der Party zur nicht mehr so ganz lustigen Angelegenheit. Hier ein Artikel vom Westfernsehen über die Zustände in Amerika. Da habe ich ja auch schon drüber berichtet. In Amerika gab es ja ein Mietmoratorium, heißt, die Leute mussten ihre Miete nicht zahlen. Und sehr viele Amerikaner haben das ausgenutzt, weil sie es mussten. Sehr viele haben es aber auch ausgenutzt, obwohl sie die Miete hätten weiter zahlen können. Und dann gibt es einfach Leute, die generell immer schon Geldschwierigkeiten hatten. Und diese drei Leute, die haben seit Ende Oktober Probleme, weil die meisten davon ausgegangen sind, dass dieses Moratorium immer weiter verlängert wird. Die amerikanische Regierung hatte auch angekündigt, dass es verlängert wird. Aber vor Gericht, vom obersten Gerichtshof, wurde es dann im Endeffekt gekippt. Und das hat jetzt zur Folge, dass die offiziellen Zahlen sind nicht klar, aber sehr viele Hunderttausende von Amerikanern jetzt quasi die Kündigung in Amerika bekommen haben. Und das bedeutet, in Amerika 8 Wochen bis 4 Monate Kündigungsfrist. So, je nachdem, wo man sich aufhält. Und ja, das heißt, dass das jetzt quasi eine schleichende Katastrophe ist, die die Amerikaner nochmal vor ein zusätzliches Obdachlosenproblem stellen werden. Es hat dadurch, dass diese ganzen Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind und mit der Corona-Krise viele Unternehmen Zahlungsschwierigkeiten hatten, hat es sehr viele Immobilienkäufe auch gegeben, dass halt sehr viele große Immobilienunternehmen halt auch jetzt die Situation ausnutzen, um sich Mietern zu entledigen und dann die Häuser zu renovieren und höher, zu einem höheren Preis zu vermieten oder einfach nur zu einem höheren Preis zu vermieten. Die Neue Zürcher Zeitung schaut sich hier die Situation in Chicago mal etwas in einer Reportage etwas genauer an und zeigt auch einige Porträts von einigen betroffenen Leuten, von Mutter, Familie, Rentner, alle haben ähnliche Probleme. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie diese Probleme zustande gekommen sind. Vor allem die Überraschung, dass die Regierung gesagt hatte, ne, da hat ja jemand gesagt, er wird es verlängern, der liebe Herr Präsident Biden, und dann ist es vor Gericht gescheitert. Ja, das ist einfach dumm gelaufen und natürlich tragisch für die ganzen Leute jetzt. Ne? Ich habe ja selber auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich unbedingt durchgezogen wird, weil es eine absolute Katastrophe ist. Für die amerikanische Gesellschaft komplett. Und wie gesagt, davon werden Millionen betroffen sein. Und es wird jetzt in den Wintermonaten alles vonstatten gehen. Was natürlich auch der perfekte Zeitpunkt dafür ist, obdachlos zu werden. Ne? Weil die Standardsituation ist, wenn du deine Miete sowieso nicht zahlen konntest, dann findest du auch keine neue Wohnung, weil du die Miete da auch nicht zahlen kannst und die Mieten sind teuer. Wenn du so ein Stratege warst und gesagt hast, ach, ich zahle meine Miete einfach nicht, weil ich bin lustig und ich gebe das Geld für was anderes aus oder ich spare das Geld, stehst du jetzt vor der Situation, dass du halt einen negativen Mietereintrag hast, weil die dir gekündigt wurde und du deswegen vielleicht keine Wohnung findest, auch wenn du sie dir leisten könntest. Also es ist generell eine ziemlich verzwickte Situation am ganzen Mietermarkt in Amerika derzeit. Aber an wen wollen sie denn ihre Dinger dann noch vermieten? Ich meine, es ist ja schon 2009 oder wann war das, sind doch schon so viele Leute irgendwie obdachlos geworden wegen der Häuserbubble. Nachfrage ist da. Ja. Nachfrage ist da. Und man muss eine Sache auch immer noch bedenken. Wenn man Amerika mit Deutschland vergleicht, muss man die Verhältnisse quasi auf den Kopf stellen. In Deutschland wohnen die meisten Menschen zur Miete, in Amerika wohnen die meisten Menschen im Eigentum, in relativ ähnlichem Verhältnis. Ist natürlich sehr unterschiedlich von Land zu Stadt, aber auch in den Städten ist die Eigentumsquote bei den Leuten sehr viel höher. Hm. Ja, also es betrifft nicht so einen großen Teil der Gesellschaft in Amerika, wie es in Deutschland betreffen würde, wenn man sagt, ja, okay, ein Drittel aller Mieter haben jetzt dieses Problem. Ne? Ein Drittel aller Mieter in Amerika. Ja. Sind die Zahlen nicht so katastrophal hoch, wie sie in Deutschland werden. Aber trotzdem. Ich habe es von New York letztens gesehen. 1200 kostet ihr die Wohnung die Woche. Jo. Ja, teure Preise. Ja, kommen wir zu dem interessanten Thema, was jetzt einige Wochen schon zurückliegt. Und zwar wurde auf dem Dreh zu einem Western-Film, Rust, wurde im Endeffekt ein riesiger Fauxpas begangen. Und zwar wurde eine Waffe mit geladener Munition an einen Schauspieler gereicht. Und dann ist die Waffe losgegangen und es hat ein Leben gekostet und eine weitere Person wurde verletzt. Ich denke mal, die Nachrichten sind ja sehr durch die Welt gegangen. Und da hat es einfach so viele Probleme gegeben, weil sich herausgestellt hat, es hat einige Wochen vorher, hatte es schon mal einen anderen Zwischenfall gegeben, wo andere Leute beteiligt waren. Keiner der Beteiligten da, der dort beteiligt war. Also es war wohl generell ein strukturelles Problem mit den Prozederes, obwohl die sehr streng genossenschaftlich geregelt sind in Amerika und sehr streng überwacht werden. Ja, da hat man ja einen Waffenmeister, der extra dafür da ist und da gibt es ein ganz, ganz, ganz großes Prozedere. Dem Prozedere wurde auch gefolgt, nur die Waffe war geladen, obwohl sie nicht hätte geladen sein durfte. Ja, und der genaue Schuldige ist jetzt nicht so ganz klar. Es wird auf jeden Fall der Waffenmeister und der Produktionsassistent, der halt gesagt hat, dass die Waffe nicht geladen hat, die werden im Endeffekt vor Gericht belangt werden. Aber das Ganze ist natürlich auch eine Frage für die gesamte Versicherungsbranche. Ja, weil da wird es jetzt um mehrere Millionen im zweistelligen Betrag für die jeweiligen Betroffenen gehen, ja, und ja, dann gibt es auch noch, andere, denn die ganze Produktionsfirma wird wahrscheinlich auch noch auf Schadenersatz klagen. Also es ist nicht nur so, dass die Familie der getöteten Person da Rechenschaft fordern wird und die verletzte Person, sondern auch andere Beteiligte, die dadurch jetzt Geld verloren haben. Das wird wie ein ganzes Beben quasi durch diese Gewerkschaftslandschaft in Hollywood gehen, und es wird halt die Frage geben, wie solche Filmproduktionen in der Zukunft überhaupt noch gerechtfertigt werden können, dass zum Beispiel auf einem Filmshoot eine geladene Waffe vorhanden ist. Warum kann man das nicht mit Special Effects machen? Warum kann man das nicht mit Computergeneration machen und solche Sachen? Also da wird es vielleicht eine sehr große Änderung in der gesamten Branche geben, weil es anscheinend ein wirklich strukturelles Problem ist. Dann gibt es auch noch ein paar andere lustige Nebendetails, dass der Waffenmeister beispielsweise sagt, okay, da gab es eine Rivalität zwischen Kollegen und der hat mich quasi sabotiert und der versucht sich dadurch jetzt rauszureden aus persönlichen Schuldverhältnissen natürlich. Aber ich denke mal, da das Ganze halt so ein super streng reglementierter gewerkschaftlicher Bereich ist, die gesamte Filmproduktion, wenn die Regeln halt ändern, kann das halt wirklich sein, dass halt bei diesen ganzen Filmen, dass sie dann entweder wirklich im Ausland gedreht werden müssen oder nur noch alles mit Special Effects stattfindet. Ja, aber finde ich eh komisch, dass sie da immer noch Waffen benutzen. Also das ist doch wirklich überflüssig, dass sie da noch längst etwas dran machen müssen. Also verstehe ich wirklich nicht. Gerade in Amerika, sind sie so mit Arbeitssicherheit und weiß ich nicht was zugange. Da musst du eine Abmahnung, wenn du den Handlauf nicht anfasst oder sowas beim Treppensteigen. Und dann reichen sie geladene Waffen rum an so einem Filmset von so einer Millionenfirma oder so. Finde ich wirklich komisch. Genau, was du gesagt hast. Es ist alles hochreguliert. Die dürfen keine Treppe hoch und runter laufen, ohne dass sie die Handrail dabei festhalten, weil sie sonst versicherungstechnisch angeklagt werden könnten. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie, also wie gesagt, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, das habe ich auch in verschiedenen Quellen gelesen, aber ich gehe davon aus, dass sie alles nur noch per CGI und Special Effects lösen werden, was natürlich schade ist für die Atmosphäre und natürlich auch für Filmproduktionen, die nicht so ein hohes Budget haben, so eine gewisse Schranke ist, ne, vom Geld her. Ja, aber du könntest ja auch Props bauen, die wie eine echte Waffe aussehen und Mündungsfeuer abgeben. Das kannst du ja schon machen, also. Oder halt eine Waffe. Kannst du ja sicher auch so umbauen, dass sie halt nicht gangbar ist für echte Patronen. Ja, dann wäre halt aber auch wieder dieser ganze Aufwand mit, dass man auch für so eine Waffe halt so einen Waffenmeister vor Ort haben muss und das Ganze. Ja, die werden alle über, das stimmt natürlich. Mir wäre es ja lieber, dass sie mal ordentliche Schreiberlinge engagieren würden. Ja. Das wäre viel wichtiger. Mit dem Mündungsfeuer per CGI, das ist einer der kleinsten Tricks. Also das machen ja auch auf YouTube und was weiß ich wo die Leute. Das ist nur wirklich nicht mehr dann der Kostenfaktor, wenn du halt noch ein paar Mündungsfeuer einfügen musst. Ja, Mündungsfeuer trifft hier. Ich gelesen habe, wie das ganze Prozedere ist, wenn man an so einen Film wie John Wick denkt, wo ja sehr viele Feuerwaffen zum Einsatz kommen, wo ich gelesen habe, wie krass die auch, es wird quasi so eine Szene geschossen mit der Kamera, dann wird Cut gemacht, dann wird dieses ganze Waffenprozedere immer wieder gemacht. Also wie gesagt, wie da sowas überhaupt passieren konnte bei diesen ganzen detaillierten Schritten, ist wirklich sehr seltsam. Vielleicht wurde er tatsächlich sabotiert. Hier geht ein Gerichtsverfahren in die Kurve, in die letzte Kurve, würde ich sagen. Und zwar steht die Schufa vor Gericht wegen Datenschutzproblemen wegen der DSGVO, das ich verstanden habe. Und zwar haben die sich bereits durchgeklagt bis zum Europäischen Gerichtshof. Und der wird dann jetzt klären, ob die Schufa so mit den Daten rumwerfen kann, wie sie das bisher tut und ob das so weitergehen kann. Wollte ich mal mitteilen sozusagen, dass das vielleicht demnächst sich ändern könnte. Ja, konkret geht es wohl darum, dass es ein automatisierter Prozess ist und diese automatisierten Prozesse sollen ja eigentlich per DSGVO irgendwie so nicht mehr. Genau, deswegen hieß es sozusagen, das System Schufa steht da so ein bisschen auf der Kippe oder so, aber das glaube ich einfach noch nicht, ne, dass das irgendwie so weit kommen wird. Die werden da weiter. Ach, also diese Datenauskunft teilen, die sind so wichtig, gerade wegen diesen automatisierten Abfragen, die sind schon so, diese ganzen Bankensysteme integriert, also die sind nicht mehr wegdenkbar. Es gibt ja andere Bonitätsauskünfte wie die Krefo oder sowas, aber die Schufa ist dann natürlich der Platzhirsch. Ja, ich meine, das hat schon viele, komischerweise. Das Problem, was ich bei der ganzen Sache sehe, ist, dass es ja diese Gesetze gibt, für das Open Banking, dass alle Banken und alle Finanzdienstleistungsinstitute, zu denen die Schufa ja auch gezählt wird, ihre Daten teilen müssen, wenn der Kunde es verlangt, wenn man halt so, und das steht halt immer schön im Kleingedruckten bei den ganzen Verträgen mit drin, dass man das als Kunde halt verlangt, und dann hat die Schufa gar keine Möglichkeit, außer mit den Daten um sich zu schmeißen. Ich will sie jetzt nicht verteidigen, aber das ist halt auch Tatsache im Moment. Ne? Ja, aber wir haben ja in letzter Zeit noch einiges an Urteilen gesehen, die auch einige Sachen großflächig umgekrempelt haben. Von daher bin ich da noch nicht ganz so sicher, wie das ausfallen wird. Aber klar, das Schufa-System ist, finde ich, auch kaum wegdenkbar. Datenkrake. Ja, bei diesem Artikel hier, das ist eigentlich ein Interview mit dem Marcel Lute. Der war ja FDP-Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von Berlin und wurde da ja aus der Fraktion ausgeschlossen. Warum heißt der eigentlich nicht von Lute? Entschuldigung. Und hat sich ja dann jetzt den Freien Wählern angeschlossen gehabt für die letzte Abgeordnetenhauswahl und ist da ja nicht reingekommen ins Abgeordnetenhaus. Und es gab ja in Berlin wirklich massive Ungereimtheiten mit dieser ganzen Wahl, Pannen, Pleiten, Pech und so. Jetzt hatte der Herr Lute quasi zusätzlich zu seinem generellen Einspruch gegen die Wahl jetzt probiert, per Verfassungsgerichtsbeschluss auch die Konstituierung des neuen Abgeordnetenhauses zu unterbinden, weil das ist quasi genauso wie mit dem Bundestag, der hat sich ja jetzt auch schon konstituiert, obwohl es da ja einige Einsprüche gegeben hat, dass sie diese Konstituierung erstmal stattfinden lassen und dann quasi muss sich dann halt das neue Parlament dann mit diesen Einsprüchen beschäftigen, und das sagt der Lute hier auch in diesem Interview, das ist ja irgendwie bescheuert, ne? Also da erwartet man jetzt quasi von Leuten, die jetzt aufgrund von dieser Wahl da jetzt gewählt worden sind, dass die dann quasi sich damit beschäftigen, ob diese Wahl jetzt rechtens war. Ne? Also, aber das Verfassungsgericht hat dem halt nicht stattgegeben, und er meint jetzt ja auch, dass er zur Not bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen möchte, um das zu erwirken mit Berufung auf das Demokratieprinzip. Ja, viel Erfolg. Genau, sehe ich ähnlich gute Karten wie gegen die Schufa. Schwierig. Manu Schwesig möchte den Frauentag gerne zum Feiertag machen. Genau, die Dame, die auch Schirmherrin von dem Poetry Slam von Islam mit Nemi El Hassan war, hat ja hier ihre Traumpartnerin in der Linkspartei gefunden, und man ist ein Arsch und eine Seele, und das hat so wunderbar funktioniert mit den Koalitionsverhandlungen, und unter anderem will man da jetzt wahrscheinlich früher hübsch. Ne? Will man da jetzt am 8. März einen Feiertag haben in Mecklenburg-Vorpommern? Ja. Weil es ja so wenig gesetzliche Feiertage gibt da. Und das ist natürlich ganz wichtig. Vor allem die geplanten Verbesserungen in den Kitas werden Was brauchen die denn, um den zum Feiertag erklären zu lassen? Jetzt mal nur aus Neugier, weißt du das? Können die das einfach so im Parlament beschließen und das ist dann schon ein gesetzlicher Feiertag? Klar. Das ist ja, liegt ja im Zuständigkeitsbereich von den Landesregierungen, die Feiertage. Die sind ja alle nur auf Länderebene. Ja, aber ist der Prozess wirklich so einfach? Okay. Ja. Ja, gesetzgeberischer Prozess halt, ne? Also, ich glaube auch, die brauchen dafür keine Verfassungsänderung oder so. Die können das einfach per Mehrheit machen. Also auch einfache Mehrheit, ja. Ich glaube schon, ja. Ja, war ja auch so, als sie den Buß und Beta gestrichen haben, um den 3. Oktober einzuführen. Was haben sie, den 17. Juni haben sie gestrichen, um den 3. Oktober einzuführen. Und Buß und Beta haben sie damals gestrichen, um Geld zu sparen. Die Regierung kann ja nicht theoretisch das ganze Jahr zu Feiertag erklären oder so. Da gibt's bestimmt dafür haben sie in diversen Bundesländern den wunderbaren Reformationstag wieder eingeführt, so wie bei mir in Niedersachsen. Ja, genau. Und was sie auch gemacht haben, ist, sogar gemacht. In Pankow haben sie den Sören gewählt. Sören Denn mit zwei N. Grüne fordern Rücktritt. Grüne fordern Rücktritt. Es ist als Bezirksbürgermeister von Pankow wiedergewählt worden. Und der Mann gehört zur SED bzw. Linkspartei. Und die anderen Fraktionen wollten den wohl nicht wählen, aber von der AfD hat er halt Stimmen bekommen und das hat dann wohl gereicht. Und deswegen ist er jetzt gewählt worden. Und das ist natürlich kein Dammbruch und das ist, muss auch nicht rückgängig gemacht werden und ist auch kein Problem. Steht so an der Scheune, ne? Kann man machen. Der ist ja nicht bei der FDP. Genau. Der ist ja nur da, um die Kohle abzugreifen. Ja, und außerdem können ja dann in Zukunft einfach die anderen Fraktionen seine Gesetze mit unterstützen. Das muss ja dann nicht die AfD machen. Ne? Ganz im Gegensatz zu in Thüringen, wo das ja die anderen Fraktionen quasi auch hätten machen können. Aber da ging es natürlich nicht, weil die wären ja dann abhängig von der AfD gewesen. Also genau die gleiche Logik eigentlich, aber in Wahrheit ja nicht, weil steht ja anders an der Scheune. Also insofern, ja. Ja. Und dann habe ich euch hier nochmal den frisch gekürten neuen Landeschef der FDP Bayern mitgebracht. Da bin ich drüber gestolpert und der hat uns ein bisschen was zum Thema Woke zu sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt an der richtigen Stelle hier drin. Ansonsten, ja. Gesellschaft. In einer so. Okay. Oh ja. Ja, Werbung muss. Das war ein kurzes Statement. Ah, oh, Mensch, was hatte ich denn nicht mehr notiert? 2 Stunden irgendwas. Wo hast du geschrieben? Ich muss mal kurz nachgucken. Das war bei 2 Stunden 35. Letzten Antrag, der vorab behandelt werden muss, Antrag 80 WAO 003, Änderung von Gesellschaft. In einer solchen Gesellschaft ist für die freie Entfaltung des Einzelnen, die uns ja am Herzen liegt, kein Platz. Wir Liberale wollen deswegen eine Gesellschaft, in der Vielfalt ganz selbstverständlich dazugehört, weil wir wissen, dass jeder Mensch individuell und einzigartig ist. Aha. Die liberale Gesellschaft, die gesellschaftliche Vielfalt, sie wird bedroht von rechts, aber sie wird zunehmend auch bedroht von einer illiberalen Linken, für die sich neudeutsch der Begriff Woke etabliert hat. Das sind Leute, die zwar sehr tolerant sind gegenüber Menschen, die anders aussehen, aber oft rasend intolerant gegenüber Menschen, die anders denken, die eine andere Meinung haben. Die versuchen, den Korridor dessen, was gesagt werden darf, was gedacht werden darf, immer weiter einzuschränken, einen gesellschaftlichen Konformitätsdruck zu erzeugen und kontroverse Positionen aus der Öffentlichkeit auszuschließen. Es berührt die Freiheit von Kunst und Kultur, es berührt die politischen Debatten und es berührt zunehmend leider auch den akademischen Diskurs. Manche Menschen sind so beseelt von der Überzeugung, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dass ihre Position die moralisch überlegene ist, dass sie überhaupt nicht mehr bereit sind, anderen zuzuhören, ja noch nicht mal sie zu Wort kommen zu lassen. Und selbst wenn die dahinterstehenden Absichten gute sein mögen, das Ergebnis dieser mangelnden Diskursfähigkeit ist keine gerechtere Welt, sondern es sind Filterblasen, es sind verhärtete Fronten und es ist eine gesellschaftliche Spaltung. Und die wollen wir nicht, liebe Freunde. Ja, ist er. Ja, ist er. Das ist der Fraktionsvorsitzende auch von der FDP-Landtagsfraktion da in Bayern und der heißt Ja, der hat auch einen Namen. Ach man, schade, ich wollte sagen Name vor Kanzler. Aber ist nicht so wichtig. Ja, Moment, ich gucke nochmal nach, wie der heißt. Aber ja, ist auf jeden Fall halbwegs vernünftig, wie man da gerade gehört hat. Ja. Martin Hagen heißt er. Ja, ich war gemutet, ich wollte sagen Hagen. Hagen genau. Vor Kanzler. Hagen. Aber nicht Hagen Grell, sondern Martin nee. Hagen. Ne? Jo, ja. Moin, der Bayer ohne. Die Wolken und so. Und dann hoffe ich mal, dass sowas auch in die Koalitionsverhandlungen getragen wird. Da haben die Landespolitiker ja auch so einiges, die sind ja auch drin in vielen Besprechungen. Das hat der Herr Hagen auch gesagt, dass er da in Besprechungen ist und diverse andere Leute halt auch aus den verschiedenen Landtagen. Ja, ich habe auch die Woche über erfahren, dass Frau Hasselmann da auch involviert ist von den Grünen, die dann irgendwie zusammen mit Herrn Kuhle irgendwas mit Innenpolitik da macht. Mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber ja, mehr von diesem hier auf jeden Fall, würde ich sagen. Mehr hat er nicht ausgeführt? Schade. Es ist der FDP auf jeden Fall zu wünschen, dass mehr Leute von der Sorte irgendwie an Einfluss gewinnen. Ja, wie kriegt man das immer intern geklärt eigentlich? Ich meine, da muss man ja auch nicht immer eine eindeutige Linie haben, aber so, ist das nicht überall ein Streitthema? Ja, und jetzt haben wir hier die Grünen, die Woche über schon irgendwie haben verlautbaren lassen, dass sie sich da angeblich über den Tisch haben ziehen lassen bei den Verhandlungen jetzt für die Koalition und der Klimaschutz noch nicht total ist. Und deswegen rufen sie die Geister der NGOs und die sollen Druck erzeugen, wie es da heißt. Damit das doch noch was wird mit dem. Sind es an der Regierung und müssen immer noch Druck machen? Irgendwie nach oben genau, oder was? Natürlich, klar. Wir müssen kämpfen, weiter kämpfen. Ja, und weiß ich nicht, ich habe schon überlegt, ich habe das auch gesehen, das wird ja auch alles nicht reichen. Ist doch egal, was die machen eigentlich. Das wird immer weitergehen. Die werden immer sagen, das wird nur mehr. Wir wollen alles. Ja. Und zwar sofort. Ja, klar. Und nur über Verzicht bitte, ne? Ja, das ganze Ding mit den neuen Technologien ja, und so, das wird ja alles nichts und Atom schon mal gar nicht. Und ja, irgendwie Freiheit. Freiheit ist, wenn das Klima gerettet ist, dann ist Freiheit. Das sagen sie ja auch gerne. Ja. Oh ja, oh ja, denn alles ist schädlich. Umweltschädliche Subventionen in Deutschland vom Umweltbundesamt. Ja, es formt sich ja gerade eine schöne ampel Koalition und da hat das Umweltbundesamt nochmal eine aktualisierte Ausgabe von umweltschädlichen Subventionen, wie sie derzeit in Deutschland laut deren Lesart bestehen, herausgegeben. Natürlich mit dem Hinweis, dass die Ampelregierung sich das Ganze mal angucken könnte. Und ich meine, die grüne und die rote Seite, das sind alles Vorschläge, die bei denen auf sehr viel Resonanz auch treffen werden, würde ich mal sagen. Reißerisch könnte man sagen, es ist eine Streichliste, beziehungsweise es ist eine Mängelvorlage, weil hier wird im Endeffekt gesagt, wir haben 65 Milliarden Euro an Staatsausgaben, beziehungsweise durch Subventionen fehlende Einnahmen, was natürlich schon mal eine schöne kalkulatorische Sache ist. 65 Milliarden im Jahr, die quasi fehlgesteuert sind vom Staat. Im Staatshaushalt geben wir das Geld aus und das ist quasi schädlich für die Umwelt. Ja, und hier geht es im Endeffekt um ja Sachen, die halt hauptsächlich Wirtschaftsförderungen sind. Reden wir mal hier über Steuermäßigung, Energiesteuermäßigung fürs produzierende Gewerbe, Subvention für Kohle. Es ist ja relativ offensichtlich, dass sowas geweiht wird. Braunkohle, Steinkohle, Steuerbegünstigung für Stromwirtschaft, ja, aber dann geht es auch um Sachen wie Entfernungspauschale, Dienstwagenprivileg, Steuervergütung für Dieselkraftstoff, sehr viel mit Schifffahrt, sehr viel mit Flugverkehr, Kerosinsteuer. Und dann geht es ans Eingemachte direkt hier. Wohnungsbauprämie, Wohnheimrente, Arbeitnehmersparzulage, soziale Wohnraumförderung, KfW, Wohneigentumsprogramm. Ne? Boah, okay, Umweltschutz, ja, das hört sich eher wie nach Sozialmaßnahmen oder sozialen Förderungsmaßnahmen an, aber okay, gut, Umweltschutz, alles wunderbar. Ja, also es ist halt im Endeffekt eine riesige Liste, wo nach ideologischen Kriterien bestimmte Sachen rausgefiltert werden, meiner Lesart nach. Das sind 161 Seiten, die ich auch nicht komplett durchgelesen habe. Ich habe mir dann nur stichpunktartig mal durchgeguckt, okay, wenn hier steht Baukindergeld, bemängeln die dann tatsächlich, dass es einfach eine Geldverschwendung ist, dass es sich finanziell nicht rechnet, was meine Meinung ist, oder sagen die, dass es tatsächlich umweltschädliche Auswirkungen hätte. Und tatsächlich argumentieren die so in den meisten Punkten. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, ist die ganze Sache eine sehr politische Angelegenheit von der Umwelthilfe, muss ich schon sagen. Was? Ja, also ja, mehr... Sind dann so Pamphlete, die in so Linklisten auftauchen als Beweis oder so, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber es gab halt auch Überschriften wie Autofahrerprivilegien im Visier, Umweltamt liefert explosive Streichvorlage. Naja, natürlich, also kann man natürlich auch ausschlachten, weil wie gesagt, das ist, hier geht es natürlich hauptsächlich um Pendlerpauschale, Dienstwagen, Kerosin, dass Flugverkehr halt sehr viel verteuern würde. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gerade gesagt, ne, Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmersparzulage, umweltschädlich? Kommt mir irgendwie seltsam vor. Was meint ihr? Ja, Pendlerpauschale auch. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die jetzt zahlst oder nicht, die Leute müssen zur Arbeit kommen. Ne? Ja, das hat ja nur eine soziale Sauerei, wenn es nicht so ist. Das hat wenigstens zu tun. Da gibt es wenigstens eine umwelttechnische Komponente, die sich da hinzupacken lässt. Ja, aber bei der Wohnungsbauprämie zu sagen, so ja, Wohnraumverschwendung, so viele Heizkosten. Nee, wenn es ist doch schon diskutiert worden, dass man das CO2-Steuer, dass man das direkt in Pendlerpauschale umleitet, weil es eben eine soziale Härte ist und die ausgeglichen werden muss. Die natürlich auch härter wird, wenn irgendwie solche Kosten dann dazukommen. Ja, ich meine, es sind ja Wirtschaftsförderungen oder soziale Programme. Guck mal, und Wirtschaftsförderung ist eine Sache, aber soziale Programme, Umwelt, soziale Programme sind schon zwei Paar Schuhe eigentlich. Ja, da meinte so ein Typ von Thilo Jung zu mir, wie das wäre, dann würde das ja die Lenkungswirkung verfehlen. Die Lenkungswirkung brauchst du doch nicht bei den Arbeitnehmern, die musst du doch irgendwie im Transport und so weiter haben. Also, das ist wirklich, wenn da auch so sozusagen diese sozialen Errungenschaften drüber verloren gehen, dann kann ich das wirklich nicht mehr befürworten. Ja. Aber Arbeitnehmersparzulage führt doch nur dazu, dass die Leute irgendwelchen Unsinn kaufen. Und die Produktion von irgendwelchem Unsinn ist klimaschädlich. Also müssen die Leute jetzt einfach weniger Geld haben. Das wird das Klima schon retten. Die meisten Leute geben ihr ganzes Geld aus und das heißt, dass sie es auch brauchen. So, can the mining industry really go green? Können wir mal auf einen ganzen Industriesektor zu sprechen? Und es geht ja um die ganze ESG-Kultur. Dass halt im Endeffekt alle Wirtschaftstätigkeit nach ökonomischen, sozialen Gesichtspunkten und gut Social Governance Gesichtspunkten und Corporate Governance Gesichtspunkten geführt werden sollen. Da haben wir ja im Endeffekt die Bergbauindustrie, die ja natürlich massive Umweltschäden verursacht, einfach dadurch, dass sie riesige Löcher bohren teilweise. Reden wir einfach mal platt. Und natürlich sehr viel CO2 emittieren und ne, natürlich nicht nur Kohle und solche Sachen, sondern generell alle Rohstoffförderung hat halt was mit Umweltzerstörung zu tun, extreme, intensiv was Maschinen und Kraftstoffe angeht, Wasserverschwendung und so weiter und so fort. Ist natürlich eine große Umweltbelastung, aber es ist halt der Preis, den wir zahlen für die Industrie und der teilweise auch notwendig ist und ja, hier geht es nicht generell um die Umweltauflagen, sondern hier geht es im Endeffekt explizit um diese ganze CO2-Hin- und Her-Rechnerei. Ne? Linke Tasche, rechte Tasche. Und natürlich ist es natürlich so, wenn man einen riesigen Tagebergbau macht, dass da extrem viel CO2 freigesetzt wird und durch die Prozesse halt genutzt wird und die Bilanz wird natürlich sehr, sehr, sehr schlimm. Aber es gibt ganz viele interessante Sachen, wie man halt die rechnerisch gegenrechnen lassen kann. Ja, wenn man zum Beispiel gewisse Bergbautechniken benutzt, die einen Abraum von Kalkstein an die Oberfläche mit fördern, der normalerweise zur Verfestigung von irgendwelchen Stollen, Substanzen und sowas im Bergbau genutzt wird. Stollenmaterial und halt so, dass die Tunnel nicht einstürzen. Wenn man den stattdessen halt als Abraum an die Erdoberfläche fördert, dann absorbiert dieser Kalkstein quasi CO2 aus der Oberfläche und rein rechnerisch könnte man ein Drittel der gesamten CO2, der rechnerischen CO2-Äquivalente, die so ein Industriebergbauunternehmen dann hat, einsparen und mit effizienteren Methodiken und wenn man noch weitere Punkte findet, wo man halt so rechnerisch CO2 einsparen kann, könnte quasi der schlimmste Steinkohlebergbau, der Ruß in die Atmosphäre schleudert, rein rechnerisch sogar nicht nur CO2-neutral sein, sondern ein negatives CO2-Budget haben. Das ist nur in diesen Bergbausektoren möglich, weil wir da einfach wirklich mit so großen Volumina handhaben, dass da halt wirklich der Abraum von so einer Mine so viel ist, dass es wirklich einen Atmosphäreeffekt erzeugt, dass halt so viel Kalkstein das CO2 messbar aus der Atmosphäre rausziehen kann. Finde ich interessant, aber nochmal, das zeigt einfach nur den Punkt, auf den ich auch immer rumhämmere, das ist einfach nur diese Rumrechnerei mit den CO2-Äquivalenten ist einfach eine richtig große Lüge, wenn es um Umweltschutz geht. Ja. Ne? Die Bergbauunternehmen sind dann in 10 Jahren alle negativ CO2-mäßig. Ja, und ne, irgendwelche Familienunternehmen sind total überlastet mit ihren CO2-Abgaben. Ja, also hier, wir reden hier wirklich von Zahlen. Es werden ja derzeit 60 Kilogramm, 60 Euro für eine CO2-Tonne, eine Tonne CO2-Äquivalent an Zertifikaten fällig. Ja, wenn man jetzt eine Möglichkeit hat, die derzeit 35 Euro pro Tonne kostet, um quasi zu dekarbonisieren, ja, also quasi CO2 der Umwelt rein rechnerisch zu entziehen, ja, und man durch industrielle Prozesse das auf 15 Euro pro Tonne drücken kann, ja, und 60 Euro pro Tonne ist der derzeitige Steuerpreis und der steigt ja bis auf 250 Euro pro Tonne, was ja unglaublich ist, ja, und dann könnt ihr euch überlegen, dann haben wir irgendwelche Bergbauunternehmen, die so ein massives Geld damit verdienen, wie gesagt, die können dann mit ihren Dekarbonisierungsmethoden, die 15 Euro pro Tonne kosten, quasi auf dem Zertifikatehandelsmarkt schön Spread einhandeln. Ne? Also ja, das ist einfach, es ist einfach wirklich unglaublich, was da passiert. Und vor allem mit so riesigen Summen wird da gehandhabt. Meine Güte. Die reichen Leute bauen sich halt gern neue Casinos. So, und hier schön reingesandwiched nochmal ein weiterer Wissenschaftsartikel. Creating solar cells and glass from wood. Oder Bioabfällen. Das ist auch ein Teil dieses Trends, das ich gesagt habe. Es gibt in der Materialforschung sehr viele Durchbrüche und sehr viele Sachen, wo halt seltene Erden benutzt werden oder Plastiken benutzt werden oder irgendwelche anderen Materialien benutzt werden, die einfach sehr energieintensiv oder wasserintensiv, ist immer ein großes Problem, sind in der Herstellung. Die Umweltbilanz von Solarzellen ist mittlerweile schon ein bisschen besser, ja, aber generell sind halt solche Solarzellen in der Herstellung relativ schmutzig. Ja, und wenn man halt diese Sachen über zwar mit einem sehr großen Wassereinsatz, aber aus Holzmaterialien herstellen kann, die ja auch sehr viel überall verfügbar sind, was auch weniger Lieferketten und sowas innehaben könnte, dann kann man auf einmal irgendwelche Sachen produzieren, die nicht mehr produzierbar waren, weil beispielsweise einfach rein rechnerisch bei der Produktion so viel CO2-Tonnen erzeugt wurden und das wird ja besteuert und rein rechnerisch würde sich das deswegen nicht lohnen, dieses Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen. So haben wir durch diesen Substitutionseffekt vielleicht eine Hoffnung, dass nicht zu viel von von unserer Industriebasis kaputt gemacht wird durch diese ganzen CO2-Verteuerung. Kann man nur hoffen. Ja, also das ein weiteres Beispiel von interessanten Sachen, die derzeit erfunden werden. Sehr viele Ersatzmaterialien. Hier beispielsweise halt einfach statt Plastik, um Chips und andere optische Elemente herzustellen, optische leitfähige Elemente herzustellen, kann man die aus Pflanzenzellulose herstellen. Ja, Pflanzenzellulose gibt es ja aus allem Möglichen. Man fragt sich jetzt, welche Pflanze am effektivsten ist. Und da sage ich mal Hanf, lässt grüßen. Ne? Das könnte man ja dafür mal freigeben. Gerade was Produkte angeht, ist doch schon bewiesen und gezeigt worden, dass man da eben so viele Sachen daraus machen kann. Ja, kommen wir nach Nordafrika, nach Marokko, Algerien und ins Westsahara-Gebiet. Hier haben wir einen Paywall-Artikel vom Economist, der aber tatsächlich im Archiv schön komplett lesbar ist, was mich sehr freut, wenn ich ihn so teilen kann mit euch. Und ja, es geht im Endeffekt um die Besetzung der Westsahara-Zone, die ja im Endeffekt seit 1975 durchgeführt wurde. Hier haben wir auch eine Karte, wenn du runterscrollst, bis auf 20% ungefähr, oder fast 30%. Da haben wir eine Karte des Gebiets. Da haben wir im Endeffekt Marokko, Algerien, die Westsahara-Zone und Mauretanien. Mauretanien hat im Endeffekt mit dem ganzen Konflikt sehr wenig zu tun, weil die sich da einfach raushalten und also es ist sehr wenig zu finden, was Mauretanien da überhaupt mit zu tun hat. Algerien spielt allerdings eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn man hier auf der Karte sehen kann, dass Westsahara-Gebiet und Algerien nur sehr, sehr kleine überschneidende Grenze haben. Wir haben ja die marokkanische Regierung und die marokkanischen Regierungstruppen, die die Westsahara besetzt halten. Und wir haben die Saharis und die Polisario-Gebiete im Osten des Landes und im Süden des Landes. Und die Grenze ist im Endeffekt eine befestigte Grenze, 2700 Kilometer Sandmauer, Bernstein aufgetürmt, Minenfelder, Todeszone, eine Pufferzone, wo auch UN-Truppen im Endeffekt patrouillieren. Aber trotz dessen gibt es halt die ganze Zeit immer wieder Feuergefechte. Ja, jeden Tag, teilweise mehrmals am Tag, allein dieses Jahr über 850 Feuergefechte zwischen den Polisario und der marokkanischen Armee. Also man kann da von einem offenen Konflikt sprechen, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die Marokkaner das Polisario-Gebiet bombardieren oder sowas, wie man das ja in anderen Ländern teilweise sieht. Das ist nicht der Fall, aber es gibt halt diese Grenzkonflikte die ganze Zeit. Und die Algerier sind ja in dem Konflikt im Endeffekt so involviert, dass sie den Polisario Geld und Waffen liefern und international deren Gebietsanspruch quasi vorantreiben und auch auf andere Länder politischen Druck ausüben. Deutschland ist ja auch mittlerweile so ein bisschen geneigt, Marokko nicht mehr alles so durchgehen zu lassen, obwohl Deutschland ja immer sehr stark von der Handelsbeziehung zu Marokko profitiert hat. Aber Europa generell, ich hatte das ja auch vor kurzem berichtet, dass da im Endeffekt ein Fischereiabkommen mit Marokko gescheitert ist, weil halt das ein Fischereigebiet im Westsahara-Gebiet gewesen wäre und das halt quasi verschiedene völkerrechtliche Bedingungen verletzt hätte, wenn da so ein Handelsabkommen geschlossen worden wäre. Das hatte der Europäische Gerichtshof, glaube ich, beschlossen. Mhm, bitte? Wo kann man da denn fischen? Ja, siehst du doch, links. Ne? Ach, die links. Westsahara-Gebiet. Geht bis zum Meer, oder wie? Ja, also ja genau. Also das Polisario-Gebiet ist ja überhaupt nicht am Meer, wie man sieht. Ich dachte, es geht um diesen orangenen Bereich, also den. Genau, also wir haben, wenn man auf der Karte sieht, haben wir im Norden ja Marokko. Dann haben wir eine gestrichelte Linie im Süden des Landes, weil das quasi ja eine fließende Grenze ist und das Westsahara-Gebiet darunter. Marokko beansprucht halt das gesamte hellorange Gebiet und das dunkelorange Gebiet ist das Sahari-Gebiet beziehungsweise das Polisario-Gebiet. Ja, und Ja, gut. Ich meine, das Ganze ist natürlich ein Konflikt, der jetzt seit 50 Jahren die ganze Zeit am Schwelen ist. Es hat schon stärkere Probleme gegeben. Allerdings gibt es jetzt ein Phänomen, dass sehr, sehr, sehr viele Saris, also Saris und Polisario-Anhänger, Sari ist ja die Volksgruppe und Polisario ist die Bewegung und die Armee. So, die sind, also es gibt 100 bis 300.000 Saris, die im Endeffekt in Algerien in Flüchtlingscamps und in einfach in der Gesellschaft wohnen und die einen sehr starken kulturellen und politischen Einfluss auf Algerien auch haben, was auch ein Grund ist, warum Algerien so stark politisch dort engagiert ist. Und es besteht tatsächlich auch ein sehr starker wirtschaftlicher Druck, weil man sieht hier ja auch eine schöne, schöne Pipeline. Das ist immer schön, wenn eine Pipeline im Spiel gibt. Da haben alle Leute immer ganz viel Freude dran. Da gibt es nämlich die Maghreb-Europa-Pipeline, die aus Algerien nach Spanien Öl und Gas liefert, glaube ich. Oder zumindest Gas. Ich glaube Öl und Gas. Und die Marokkaner, die kassieren dann natürlich auch Transitgebühren, wenn da dieser Rohstoff über ihr Gebiet geliefert wird. Und die Algerier haben schon seit einigen Monaten aufgehört, das zu liefern. Was natürlich in der derzeitigen Situation auch schön ist. Ne? Alle wundern sich, warum haben wir so wenig Gas und warum ist das so teuer und warum ist so wenig da. Hier habt ihr noch einen weiteren Grund. Es ist zwar nicht eine so große Pipeline, die einen so großen Durchfluss hat, aber ne, jedes bisschen hilft. Ne? Every little bit helps bei der Krise, bei der schönen Energiekrise. Ja, hoffen wir mal, dass es da keinen größeren Konflikt gibt, weil es kann tatsächlich sein, dass Algerien und Marokko gegeneinander einen Krieg ziehen. Und das sieht dann ganz anders aus als diese Grenzscharmützel, wo zwar 850 Feuergefechte stattgefunden haben, aber es, glaube ich, auf beiden Seiten unter 20 Toten gegeben hat. Ja, trotzdem keine sehr angenehme Situation. Und völkerrechtlich ist es ja auch so eine schöne Situation wie in Taiwan. Ne? Die einen erkennen es an, die anderen erkennen es nicht an und meistens gibt es einfach nur betretenes, peinliches Schweigen. Ja, hier ist was Interessantes passiert und zwar die Lehrerin des Jahres aus Florida wurde festgenommen, weil sie angeblich eine Schülerin geschlagen hat. Getreten hat. Und was da wohl passiert sein soll, ist, dass auf einem Social Media Posting, wo es um diese Berufung von der Lehrerin zur Lehrerin des Jahres ging, da soll diese Schülerin geschrieben haben, dass diese Lehrerin angeblich das N-Wort benutzt hat. Und die Lehrerin meinte wohl, das sei im Zusammenhang mit einem Buch gewesen, das sie da vorgelesen, zitiert aus dem Buch hat. Und zwar war das welches Buch? Das ist eine Busse. So ein berühmtes Buch auf jeden Fall. Wie heißt der Onkel Tom's Returns? Ja, auf jeden Fall soll dann die Lehrerin sie irgendwie da rausgeholt haben, sie als verdammte Schlampe bezeichnet haben und sie geschlagen und getreten haben. Und deswegen ist die Lehrerin jetzt festgenommen, die Lehrerin des Jahres. Oh mein Gott. Ach ja, auf Mice and Men war das Buch. Mit dem N-Wort. Sofort verbrennen. Einfach verbrennen. Was anderes hilft bei so Büchern nicht mehr. Ach ja, so schöne, gute alte Duftbrücken, die lassen doch richtig schön Erinnerungen aufkommen, ne? So Rosinenbomber-Style. Notfallprogramm für Weihnachten. So lässt Sony lässt PlayStation 5-Konsolen einfliegen. Um zum Weihnachtsgeschäft genügend PS5-Konsolen in die Laderegale zu bringen, chartert Sony gegenwärtig offenbar reihenweise Frachtflugzeuge. Manche Leute werden das vielleicht als sehr ironisch empfinden, aber vielleicht gibt es dann wenigstens zu Weihnachten eine PlayStation 5 zu kaufen. Man kann ja drauf hoffen. Ne? Aber vom gesamten Lieferengpass ist die PlayStation ja auch betroffen. Anscheinend haben sie den Produktionsengpass mittlerweile hinter sich gelassen, aber auf dem Weltfrachtmarkt ist ja ein Stau bis, ne, Mitte 2022 sind ja die letzten Prognosen, bis dieser Stau jetzt abgearbeitet sein wird. Im Gange, ne? Enorme Aufschläge für alle Sachen, die irgendwie pünktlich zum Weihnachtsgeschäft noch da sein wollen. Und das ist ein Extrembeispiel davon. Und das nutzen die dann natürlich jetzt auch PR-mäßig direkt aus. So, ne? Aber man muss sich überlegen, wie viel das kostet. Das kostet ein Billigflug von Japan nach Amerika. Ja, also die Frachtraten kosten nochmal das 3- bis 4-fache von den Containerraten. Und da haben wir natürlich auch immer das Problem mit der Verfügbarkeit. Während Corona gab es ja das, also wo Corona Mainstream war, in Anführungszeichen, weltweit, gab es ja das Problem, dass sehr viel weniger Passagierflugzeuge geflogen sind. Und ein Drittel des gesamten Luftfrachtverkehrs geht über so Belly Freight, also quasi in Passagierflugzeugen ist unten noch Fracht drin, wurde darüber abgewickelt. Also da gibt's, es gibt überall Lieferengpässe. Überall muss viel, viel mehr Geld gezahlt werden. Wir haben nicht die 600% Aufschläge bei Frachtcontainern, die wir derzeit haben, bei der Luftfracht. Aber kannst du dir vorstellen, wenn PlayStation jetzt außerhalb der normal geplanten Sachen auf einmal ganz viele Flugzeuge gechartert, um nur für PlayStation 5. Das lasse ich hätte so gedacht, weiter. Das ist ein halbes Kilo, was da passiert. Ich finde das einfach ein halbes Kilo oder ein Kilo oder was und ersetzt dann 70 Stück sind ein Mensch ungefähr. Gut, dann musst du ein bisschen Verpackungen, sind vielleicht nur 50 oder so. Ja, das kann sich doch dann rechnen. Ja, gut, ich meine, die machen so viel Marge bei den Dingern. Ja, muss man sich über die Kosten tatsächlich nicht so streiten. Nee. Die Konsolen sind normalerweise spitz auf Knopf gerechnet. Das Geld verdienen die mit den Lizenzgebühren. Und ich sehe da auch das Ding, was sich gerade, warum Sony das macht. Je weniger von den Dingern im Markt sind, umso niedriger sind die Lizenzgebühren. Man muss dazu sagen, warum macht Sony das jetzt? Warum machen die es nicht schon die ganze Zeit? Weil es gibt so viele Leute, die gerne eine PlayStation 5 hätten. Ja, und die könnten das Geld die ganze Zeit sich abholen, aber die haben sich die ganze Zeit nicht die Mühe gegeben, diesen Markt zu bedienen. So, jetzt tun sie das. So, ja, also ich verstehe dein Argument vollkommen, aber sie hätten das schon längst machen. Ja, aber du hast doch selber gesagt, dass Potenzial durch die Lappen gehen, dass sie das jetzt, das ist ja keine reine Marketingaktion. Dafür ist es zu teuer. Aber du hattest doch gesagt, dass die auch einen Produktionsengpass hatten. Es war ja überall auf der Welt schwierig, an die Dinger ranzukommen. Ja. Aber jetzt haben sie den Transportengpass. Aber in Australien war es noch schwer. Das nächste Problem war schon absehbar. Und das haben sie halt über die Luftfracht gelöst. Und da gibt es dann halt interessant, ne? Generell haben die halt auch Probleme mit der Logistikkette, was wir an dieser schönen, lustigen Meldung machen. Drogen in der PS5, überraschender Fund in Australien. Die PlayStation 5 ist auf der ganzen Welt Mangelware, auch wenn sie eingeflogen wird. Haha. Aber, ne, wenn es schon so ein heiß begehrtes Produkt ist, dann kann man doch vielleicht ein anderes heiß begehrtes Produkt reinschmuggeln. Ja, von Portugal wurden im Endeffekt Drogen nach Sydney geschickt. Ja, und da gibt es ja diese feuchthalte Beutel, ne, die bei dem Elektronik-Equipment dabei sind. Das ist also ein lustiges weißes Pülverchen und das war halt im Endeffekt das weiße Pülverchen mit dem besten Marktkurs halt, ne? Ja, da hat sich jemand gefreut, nicht nur auf die PlayStation, sondern auch auf das Beiwerk. Ne? War vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, wer weiß. Weißt du, warum die PlayStation 5.000 Euro gekostet hat? Oder Dollar oder Bezos oder so. Ja, keine Ahnung, das ist, kann man sich echt fragen. Bei den Kursen, wie die PlayStation 5 teilweise gehandelt hat, was war da teurer? Der Grammpreis der PlayStation oder... Ist doch nur eine Konsole. Kauf dir einen ordentlichen Rechner. Ja, wenn man nur spielen kann. Ne? Also es war schon viel. Also es war mehr, ich weiß jetzt nicht, wie die PlayStation wiegt, aber 1,5 Kilogramm. Ne? Oh. Ach so, weil du gerade meintest, die Trockenbeutel, da dachte ich eher so, hat es ja nicht so wirklich gelohnt, wenn du nur so ein Beutelchen mitschickst. Aber okay. Ja, so ein Trockenbeutel, aber halt in einem gewissen Format. Ne? Trockenbeutel. Deswegen, ich habe auch gerade nochmal geguckt, 1,5 Kilogramm. Sizilium ist das, glaube ich, da drin, ne? In den Trockenbeuteln. Sizilium, Nicht Kulturmarxistum. Nicht von Italien. Dieses purer Hass in Tüten. Hass in Tüten. Ja. Ja, aber wie weiß, vielleicht, ne, vielleicht kriegt ihr ja alle eine PlayStation 5 zu Weihnachten. Ne? Drohne. Ne? Vielleicht stürzt das Flugzeug ab und es regnet PlayStation. Ja, genau. Könnte Sony nicht einfach statt die teuren Flugzeuge kaufen, die ganz viele Drohnen und fliegen die damit rüber? Hauptsache, lassen ein paar rüberwachsen. Ihr kriegt eine PlayStation. Du kriegst eine PlayStation. Jeder kriegt eine PlayStation. Wie bei nur uns. Du kriegst eine fucking Xbox. Ach ja. Ja, noch gibt es keine PlayStation, mit der ihr im Wald spielen könnt. Also keine PlayStation 5. Ja, die Porte. Außer ihr die habt ganzen Bollerwagen mit Equipment dabei. Die PlayStation gendert dich auch nicht. Nee. Die PlayStation zerschmettert auch was der Freiheit schaden. Ach, nach wie du weißt. PlayStation fördert, was die Freiheit, was der Freiheit dient. Und Xbox zerschmettert, was ihr schadet. Ja, vor allem, wenn man Gran Turismo spielt. Da hat dann ganz besonders. Also ich habe auch Spaß mit dem Nintendo. Nintendo. Sega does what Nintendo don't. No. Wie ich es mal erwähnt habe, oder? Ja, denkt immer dran, wir haben euch zu einem sehr seltsamen Zeitpunkt in eurem Leben kennengelernt. Lasst euch bloß nicht gendern. Ja, ja. Jo, geht in World. Mein Tipp für diese Woche, neben dem Artikel, von dem der Chris ja auch geschwärmt hat, sind Interviews mit Norbert Herring vom Handelsblatt, ist ja, glaube ich. Das ist richtig dystopisch, was der erzählt. Ach nee. Kennt sich aber gut aus. Können wir nicht was Schönes haben? Nein. Das, was Mut macht und irgendwie die Hoffnung in den Menschen. So wie. Schaut euch das von Arbeit Mansur an. Ja. Ja, auch. Das ist gut. Ciao.